Claudius und Pauls weitere Lesung. Verertix Organismix. Oder auch Hallux. Wie Hallux. Was sagt man? Haben die da nicht auch so einen speziellen Gruß? Heiliges E-Meter. Heilix Habadix. Man weiß es nicht. Jedenfalls war das der Song Scientology von Nasty Nov oder so ähnlich. Wahrscheinlich kommt der aus Russland, ja, und heißt Nasty Nov. Denke ich auch, ja. Davon gehe ich aus, ja. Und wir begrüßen euch, wie wir heute festgestellt haben. Wir begrüßen euch. Einzig korrekt, politisch korrekt, nicht speziesistisch durchgegenderte Podcast Deutschlands, würde ich sagen. Was ist das? Wir. Durchgegendert? Ja, wir sind durchgegendert und wir sind nicht speziesistisch. Speziezistisch. So viele S- und Z-Laute, da kann man schon mal durcheinander kommen. Ja, ich weiß, das war jetzt... Mein lieber Mann, da kommt man aber mit den Nummern auch immer wieder durcheinander. Mit den Nummern hat man aber auch immer wieder seine Probleme. So ist es. Ja, das war jetzt etwas holprig. Was ich damit sagen wollte, ist, wer begrüßt schon seine Hörix mit sehr verehrtix Organismix? Richtig, niemand. Ja, das haben wir, ist ja auch unsere Trademark. Ja. Cornelius macht hier gerade Live-Twittering. Ja, das haben wir angekündigt. Es gibt heute wieder Semi-Live-Twittering. Das heißt, die Dix-Hörix, die sich per Twitter bei uns melden, gewinnen die einmalige Gelegenheit, dass wir ihren Namen entweder singen, growlen oder in spontane Kurzlyrik, die wahrscheinlich unfassbar schlecht sein wird, einbauen. Bitte, wieso stapelst du so tief? Die wird hervorragend sein. Meine ich doch. So ist es. Ja, wir haben heute also ein großes Werk vor uns. Es ist tatsächlich auch ein sehr dickes Buch. Angedeutet durch den Titelsong Scientology gibt es heute also Dianetik. Von L. Ron Hubbard. Den ich auch gerne L. Ron nenne. Ja. Wie der Typ aus Herr der Ringe. Ah ja. Das ist gut. Gerade ist die Gamescom in Köln und ich glaube, Cornelius ist von der ganzen Nerdiness so ein bisschen angefixt. Das Ding hat uns geschickt, zusammen mit einer gewaltigen Kiste anderen Unrats, der Dackel, also @derDackel bei Twitter. Oh, jetzt hast du seine Identität kundgetan. Ja, das wollte er. Okay, also du hast auch jetzt seinen Twitter-Dingsi kundgetan. Nur den habe ich kundgetan, genau. Auf seinen Wunsch. Ja, vielleicht heißt er ja der mit Vornamen und Dackel mit Nachnamen, weißt du's? Ja, und weiter? Dann hättest du seine komplette Identität kundgetan. Ja, gut. Der Dackel wohnt übrigens im Ömmelweg 6 in 3437 Rautenstrauchhausen. Wieso wohnen bei dir alle im Ömmelweg? Weil das eine super Straße ist und wenn es die geben würde, würde ich da sofort einziehen, ganz egal wo die ist. Okay. In Bosnien? Herzegowina. Ja. So, und der hat uns das geschickt und aus dieser Kiste wird es noch ein paar andere Sachen geben. Und deswegen... als Anerkennung gibt es heute auch einen Song für den Dackel. So, ich würde sagen, wir fangen mal mit unserer Liste an, die wir dann so in die Folge einstreuen werden und beginnen mit demjenigen, der sich zuerst gemeldet hat, unser guter alter Stammhörer, der Tobias Reinwald, der sich wünscht, dass wir den Namen growlen. Wer soll denn das übernehmen? Möchtest du das übernehmen oder soll ich das übernehmen? Ich denke, du darfst. Wir können ja mal zusammen das machen. Ja, aber du weißt, dass ich nicht growlen kann. Du kannst ja mal versuchen. Gut. Ich kann aber mehr so screamen, glaube ich. So. Ja, dann scream das doch mal. Ja, dann können wir das auch gleichzeitig machen. Also so Tobias Rheinwald. Okay, 1, 2, 3. Tobias Rheinwald. Wieso machst du das so kaputt? Der ist sehr nett zu uns. Ja, aber zum Growlen gehört eine aggressive aber Attitüde. Aber wir hatten doch einen Rhythmus abgesprochen. Ja, nun ist es ins Chaos ausgeartet, wie das bei dieser Art von Musik auch gut und gerne genommen ist. Ja. Gut, ganz kurz an dieser Stelle. Immer so viel Organisatorisches vorne. Nee, das ist nichts Organisatorisches, es geht einfach hier nur darum, dass das, falls das jemand nicht wissen sollte, der Elron hat Scientology gegründet und zwar mit dem einzigen Zweck, das er übrigens auch offen verkündet hat, um sich zu bereichern. Also die Möglichkeit, die meiste Kohle zu verdienen, ist eben eine depperte Religion zu gründen. Ich denke, er hat sich da bei den Mormonen das abgeguckt. Da man hat ja muss der eine Jeremiah Religion Smith gründen, dort liegt das Geld. Ich glaube, Das war der Wortlaut. Und ich glaube, dass er sich das von den Mormonen abgeguckt hat, denn genauso hat es dieser Schwachmart, der das Mormonentum gegründet hat, auch gemacht. Er war genauso ein Betrüger. Und Elron war ein achtklassiger Science-Fiction-Autor und hat dann tatsächlich diesen ganzen Schwachsinn zur Grundlage dieser, in Anführungszeichen, Religion gemacht. Gut, die ist genauso verrückt wie Christentum oder sonst was. Der Punkt ist nur, dass das ein ganz abscheulicher Verein ist. Das weiß man ja inzwischen. Das sind ja alles schon Allgemeinplätze. Ich möchte aber eine Empfehlung aussprechen für einen extrem guten Film. Der heißt Going Clear. Das ist eine Dokumentation. Wer dieser habhaft werden kann, der Dix sei empfohlen, die sofort mal zu schauen. Denn die beleuchtet die Hintergründe, die ja durchaus bei Scientology nicht ganz unernst sind. Nicht umsonst ist das auch mal bei South Park aufs Korn genommen worden. This is what Scientologists actually believe. Die haben das gar nicht entstellen müssen. Die haben tatsächlich einfach nur erzählt, was die wirklich glauben. Ich denke nicht, dass wir das heute in diesem Buch lesen werden. Deswegen sage ich es mal so. Das steht, glaube ich, bei Wikipedia recht schön. Wer diese South Park-Folge findet, soll sich die mal angucken. Das ist so unglaublich verrückt. Genauso, ne? Also es ist komplett genauso verrückt wie Christentum oder sonst was. Das ist, glaube ich, ja, also ich meine... Ja, Außerirdische und bla bla bla. Du kannst ja nicht noch mehr abstufen ab einem bestimmten Punkt, aber Ich glaube, dass das mit diesen Batterien und Xenu und Vulkanakkus und keine Ahnung so verrückt ist, dass es sogar diese ganzen Hirtenreligionen übersteigt. Also ich finde... auf dem Wasser laufende, lebende, jüdische, untote Zombies mit Vaterkomplex, die für uns alle gestorben sind, um einen diätischen Fehlgriff eines entfernten Vorfahrens abzusühnen. Und zwar indem der Typ einen Teil von sich selber auf die Erde bringt und umbringt, schon extrem verrückt, muss ich sagen. Also das kommt dem im Nichts, steht dem in nichts nach. Aber sagte er und verspeiste eine Donauwelle. Aber mal in medias res. Wie bitte? Lies mal ein Buch. Ich kann auch ein Buch lesen und dann immer noch nicht verstehen, was du mit 3 Kilo Donauwelle im Mund vor dich her. In medias res. Gut. Keine Ahnung, was das heißt. Heißt, du fange an mit dem Buch machen, lese. Ja, was der Dix Hörix natürlich nicht weiß, ist, dass wir heute wir meckern jede Sekunde an Claudia rum, Modus sind, weil es draußen so heiß ist. Ja, oder aber auch, wir sind überempfindlich, heulen rum wie eine Dreijährige, die sich in einem Wasserrutscher im Heidepark Solter verlaufen hat. Und genauso ungefähr so. Und haben sich entschlossen, den Guinness-Rekord der Rekorde aufzustellen im Schmerz im Rektum sein. Das ist eng ein übersetzter Anglizismus. Aha. Ja. So, also nachdem wir unsere Jammertiraden jetzt losgeworden sind, können wir ja mal weitermachen. Ja. Also wir haben hier dieses Buch und das Buch ist also in den Farben Orange, Schwarz und Rot gehalten, bisschen Gelb auch. Der rote Titel ist so spiegelnd unterlegt, also genau. Mit einem kleinen Effekt, der ist auch haptisch ertastbar. Ist der etwas erhaben oder ist das so ein Relief? Eher so ein Relief, ne? Ja. So. Drüber steht dann also in der Schrift, wie heißt die? Impact, glaube ich. Ja. Elron Hobart und Dianetik und drunter steht die moderne Wissenschaft der geistigen Gesundheit. Das und schnell noch oben in die Ecke gequetscht, Bestseller, falls man sich fragt. Das Hintergrundbild ist, weiß nicht, ein Einschlag von einem Asteroiden oder nee, so. Nee, das sieht eher aus wie so ein Vulkan. Das sieht eher aus wie so eine chemische Reaktion. Nee, das ist ein Vulkan. Guck mal, hier ist Gestein und so. Ach, es könnte auch natürlich der Vulkan sein, in dem Xenu sitzt oder sowas. Und es ist das Handbuch der Dianetik-Verfahren. Genau. Also so typisch 90er, früh 90er, spät 80er aufgemacht. Die Seiten sind auch ganz vergilbt. Ja. Und nun bist du dran mit dem Klappentext. Ja, also da steht das Gleiche nochmal, bla bla bla, Dianetik. So, der Schlüssel zu ihrem wahren geistigen Potenzial. Pass auf! Und er hat wohl offensichtlich keinen dazu bekommen, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal bei den Esoterikbüchern, dass irgendein richtiger Mensch was dazu schreibt. Deswegen hat er den Klappentext hinten selber geschrieben. Der Autor schreibt dazu, man müsste dem eigentlich irgendeinen blöden Dialekt verpassen. Nee, kannst du nicht. Da passt ja nichts dazu. Wir wussten jetzt, dass dieses Potenzial nicht gering, sondern sehr, sehr groß ist, zum Beispiel. Mhm. Er zeigt in diesem Buch nicht nur, warum sie bisher auf einen großen Teil ihres Verstandes verzichten mussten, er präsentiert auch eine Methode, mit der sie mehr und mehr von ihrem ungenutzten geistigen Potenzial freisetzen können. Der beste Beweis für die Wirksamkeit dieser neuen Verfahren sind die Erfolge der Leser, die selbst Fachleute in Erstaunen versetzen. Wer heilt, hat recht. Guck mal, ich kann auf einem Bein stehen und mach 15. Doch mal, habe ich keinen Bock jetzt. Der beste Beweis für die Wirksamkeit. Also, die amerikanische Regierung war von Elrons Entdeckungen so beeindruckt, dass sie versuchte, sein Wissen unter ihr Top-Secret-Monopol zu bekommen. Ah, natürlich, Verschwörungstheorie. So, oh ja, das ist zu genial, das müssen wir verbieten. Seine Antwort war die Veröffentlichung dieses leicht verständlichen Buches, mit dem Hubbard und seine Erkenntnisse uns allen zugänglich macht. Jetzt die Zeitschrift Diagnosen sagte dazu: Unsere Geschichte ist offenbar zu einem Wettlauf zwischen Dianetik und dem Untergang geworden. Die Dianetik wird ihn gewinnen, wenn genügend viele Menschen sich dazu herausgefordert fühlen, andere Menschen besser zu verstehen. Dann gibt es da ein Bild vom Elrond. Leider nicht mein Lieblingsbild von dem. Das ist, wo der so ein dicker, vertrottelter Opa mit Kapitänsmütze ist, der so feist in die Kamera lächelt und sowas. So, da hinten liegt meine Yacht, die ich mir von dem Geld von euch Vollidioten gekauft habe. Mit 5 frischen Prostituierten. Ja, denen ich jetzt schön Koks aus der Kimme schnüffeln werde. Während ihr anderen Spackos euch mit den E-Metern da einen runterholt. Da ist so ein kritisch so dramatisch von der Seite Halbprofil gefilmter Elrond, der so nach unten guckt, bescheiden mit so einem Halstüchlein. Und daneben steht: Elrond Hubbard ist einer der führenden Philosophen unserer Zeit. Ein nicht geschützter Titel. Ich bin auch Philosoph. Aber er hat ein weißes Oberteil an, das ist so. Seine Werke, Einheit. Die jetzt auch. Der ist übrigens der echte Vorname von dem ist Lafayette, nur mal so, falls das jemand interessiert. Witzig. Warum auch immer das so heißt. Heißt nicht im Cap Trois Mille an der Côte d'Azur dieses Einkaufsding Lafayette? Damit lässt er mal ganz kurz lässig nebenher fallen, dass er öfter mal an der Côte d'Azur ist. Absolut, ich kann es mir leisten. Lafayette hieß ein Charakter bei Vampire, irgendwas mit True Blood. So. Ja. Seine Werke, die jetzt auch im deutschsprachigen Raum starke Verbreitung finden, wurden in 17 Sprachen übersetzt. Hubbard findet für seine Beiträge im geistigen Gebiet und für seine Drogenrehabilitierungsmethoden große internationale Anerkennung als Autor und, Achtung, Gag, Humanist. Da würde ich sagen, ist das angebracht an dieser Stelle schon mal. Vorwegnehmend einen kleinen musikalischen Kommentar zu äußern. Also Hubbard als Humanist, das ist schon hart. So, ich bin dran. Ausgesondert steht hier. Ja, verständlicherweise. So, dieses Buch wurde gedruckt 85. Also haben wir schon ganz gut. Die armen Bäume, die dafür sterben mussten, die denken sich jetzt auch, scheiße Bach. Hier steht dann vorne noch so ein kleines Glossar. Das ist kein Science Fiction. Kein Science Fiction, sagst du? Ja. Das Hubbard. Sonst ist ja eines meiner Bücher ein Bestseller. So wie Dianetik. Das Hubbard-Elektrometer oder E-Meter ist ein Gerät, das manchmal in der Dianetik verwendet wird. Aus sich heraus bewirkt das E-Meter nichts. Das E-Meter ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung irgendwelcher Krankheiten oder zur Verbesserung der Gesundheit oder irgendeiner Körperfunktion bestimmt oder darin wirksam. Guter alte Disclaimer. Ja, gut, also. Das Wort Zufall ist aus meinem Wortschatz gestrichen. Wortschatz. Oh. Das nervt. Mach mal weiter hier. So, dann kommt ein wichtiger Hinweis. Haben wir es dann? Achten Sie beim Lesen dieses Buches sehr sorgfältig darauf, dass Sie niemals über ein Wort hinweggehen, das Sie nicht vollständig verstehen. Der einzige Grund, warum jemand ein Studium aufgibt, verwirrt oder lernunfähig wird, liegt darin, dass er oder sie ein Wort überging, das nicht verstanden worden war. Kannst du aufhören zu daddeln? Mhm. Du hast dir gerade schon die erste Superweisheit verpasst. Ja. Die Verwirrung oder Unfähigkeit, etwas zu begreifen oder zu lernen, entsteht nach einem Wort, das die Person nicht definiert und verstanden hat. Haben Sie hier die Erfahrung gemacht, an das Ende einer Seite zu kommen und zu bemerken, dass Sie nicht wissen, was Sie gelesen haben? Nun, irgendwo vorher auf dieser Seite haben Sie ein Wort übergangen, für das Sie keine oder eine inkorrekte Definition hatten. Hier ist ein Beispiel. Da im Radio gemeldet wurde, dass die Föhre heute ausgezeichnet sei, machten sich Zehntausende in ihren Autos auf, um diese lang erwartete Gelegenheit zu nutzen. Sie sehen, was passiert. Sie glauben, den ganzen Gedanken nicht zu verstehen, aber die Unfähigkeit zu verstehen stammt ausschließlich von dem einen Wort her, das Sie nicht definieren konnten, nämlich Föhre, was die Eignung des Schnees zum Skisport bedeutet. Das ist ganz wichtig. Allerdings. Es werden nicht nur die neuen und ungewöhnlichen Wörter sein, die Sie nachschauen müssen. Einige im Allgemeinen verwendete Wörter können oft falsch definiert sein und so Verwirrung verursachen. Dieses Datum, nicht über ein undefiniertes Wort hinwegzugehen, ist die wichtigste Tatsache auf dem Gebiet des Studierens. Jedes Gebiet, das Sie begonnen und aufgegeben haben, hatte seine Worte, bei denen Sie es versäumt hatten, sich die Definition zu besorgen. Deshalb stellen Sie beim Studieren dieses Buches sehr, sehr sicher, dass Sie niemals über ein Wort hinweggehen, das Sie nicht vollständig verstehen. Wenn der Stoff verwirrend wird oder Sie ihn anscheinend nicht begreifen können, wird es kurz davor ein Wort geben, das Sie nicht verstanden haben. Gehen Sie auf keinen Fall weiter, sondern gehen Sie vor den Punkt zurück, wo Sie in Schwierigkeiten gerieten, finden Sie das missverstandene Wort und besorgen Sie sich die Definition. Ja, es kann auf gar keinen Fall an verworrenen Sätzen zu liegen, ohne korrekten Sinnzusammenhang, die in sich inkonsistent und so weiter sind. Das kann nicht sein. Es können nur sein, dass der schlaue Herr Hubert so ganz kluge Gelehrten, Akademikerwörter genommen hat, sowas wie Banane. Ja, oder Was man nicht kennt und nachschlagen muss. Und wenn man das nicht macht, dann versteht man das nicht. So sieht das aus. So, Inhaltsverzeichnis. Da gibt es also ganz genau 3 große Teile. Der erste Teil, das Ziel des Menschen, hat so die Reichweite der Dianetik, der Clear, das Ziel des Menschen, die vier Dynamiken und eine Zusammenfassung. Der zweite Teil, die einzige Ursache aller nicht-organischen geistigen Störungen und organischen psychosomatischen Leiden. Mit dem Kapitel der analytische Mind und die Standardgedächtnisbanken, der reaktive Mind, die Zelle und der Organismus, die Dämonen, psychosomatische Krankheiten, vorgeburtliche Erlebnisse und die Geburt, bla bla bla, das Einkien des Engramms. Oh Mann, das macht mir jetzt schon Spaß. Das Einkien, echt? Mhm. Oh Mann! Dritter Teil Therapie. Okay. Neuer Tiefpunkt, Kotze Cordalis. Therapie, der Schutzmechanismus des Minds, Release oder Clear, die Rolle des Auditors, Diagnose, Rückkehr der Archivar und der Timetrack, bla bla bla, einige Engrammtypen, bla bla bla bla bla. Ja, Kapitel 10, Dianetik, Vergangenheit und Zukunft. Anhang, Rat an den Pre-Clear, Fachwortverzeichnis und Stichwortverzeichnis. Gucken wir mal ganz kurz ins Fachwortverzeichnis, ob das nur so verrückten Worte sind. Ja. Oh Gott, hallo, das ist nicht von dem. Der kommt aber daher. Anfälligkeit. Die Faktoren, die den Körper für die Krankheit vorbereiten. Ach so. Hat man wieder also selber Schuld, wenn man krank wird oder was? Das sehen wir ja gleich. Kannst du bitte ausmachen? Ich flippe sonst aus. Lauter machen, sagst du? Kann ausmachen, habe ich doch gesagt. Yes. Wieso kannst du das? Ich hab das schon 100-mal gehört. Das spricht nicht für dich. Kannst du es bitte ausmachen? Ja, wie sie dieses Buch lesen sollten, interessiert uns ja wohl nicht. Das ist ja immer das Gleiche. Der Heimat mit dabei. Wo wir eigentlich so schön am Singen sind, könnten wir eigentlich mal kurz den Nick Lange bedienen. Den wollten wir ja berappen. Ja, der wünscht sich einen Rap von uns. Also ich finde ja, wir können einfach Epic Rap Battles of History nehmen und ein dreisilbiges Wort durch Nick Lange ersetzen. Ja, das ist, weil du immer den Weg des geringsten Widerstandes gehst. Ja, ich kann eben nicht besonders gut rappen. Ja, das hat auch niemand gesagt, dass es ein guter Rap werden soll. Okay. Aber warte. Ich mache uns wenigstens einen Soundtrack dazu, dass das noch ein bisschen weniger ganz so scheiße ist. Lies schon mal weiter. Lies doch mal, wie man das Buch lesen soll. Nein, das haben wir doch gerade schon. Man muss alles lesen, jedes einzelne Wort und dann die Definition nachgucken. Ja, aber da steht doch, wie man das lesen muss. Ja, man liest Buchstabe für Buchstabe, wie man eben Sachen liest. Aha. Ich will da mich nicht mit... guck mal, das Buch ist so lang, das hat über 500 Seiten, da können wir uns nicht mit aufhalten. Aber jetzt wolltest du... Der Nick Lange wurde geboren mit Hilfe einer Zange. Jetzt du. Wow. Der Nick Lange ist der Typ mit der festen Zahnspange. Yeah. Oh Gott, sind wir weiß. Ich habe mich noch nie so weiß gefühlt wie jetzt gerade. Ein schlechter MC ist alles, wovor ich Angst habe, denn es ist verdammt hart, dass Nick Lange keinen Funk hat. So. Das sollte genügen. Warte. Wessen Speichel ist das? Ist das etwa Nick Langes? Jetzt irgendwas mit Ganges? Ich weiß nicht, doch ich bin Meister des Gesanges. Ja, ich würde sagen, ziemlich gut. Wow. Ziemlich gut. Wie gesagt, ich fühlte mich noch nie so weiß in meinem Leben. Ja, Whitey White Girl. Ja. So. Erster Teil... Das Ziel des Menschen. Was? So furzt. So, dann leg los. Willst du das echt? Wie bitte? Von der ersten Seite das erste Kapitel durchlesen? Ja, irgendwo muss man ja anfangen, oder? Die Reichweite der Dianekte interessiert auch keinen. So, der Clear. Das ist gut. Das ist so ein Wort, das kennt man von den Scientologen. Die machen das ja so, die haben ja so eine Verkaufsstrategie. Ich meine natürlich so eine Glaubensstruktur und so. Ne? Und da muss man dann erstmal clear werden. Also die glauben ja, dass irgendwelche komischen, dass in uns so Tetane wohnen, so irgendwelche Seelen von anderen Leuten und dass die uns Probleme machen und man muss dann den Einfluss von denen loswerden. Und wenn man das geschafft hat, ist man clear. Und dann wird man irgendwann selber Tetan, also so Tetanstufe, bla bla bla. Und die behaupten tatsächlich, dass. Und dann besetzt du andere Leute. Ja, wenn man ausreichend hochkommt, behaupten die, dass man angeblich übermenschliche Fähigkeiten bekommt. Hat natürlich noch nie jemand geschafft, obwohl Tom Cruise es ja redlich versucht hat. Hey, aber, der sagt, also Tetane besetzen dich und du willst selber ein Tetan werden. Das ja, heißt, du willst das Schlechte werden, dass du los bist. Ich weiß es doch auch nicht. Okay, also hier die Reichweite der Dianetik hat aber noch so eine kurze Zusammenfassung am Ende, weil all ihre Einfachheit ist und bewirkt die Dianetik Folgendes. Und da kommen jetzt hier so 13 Punkte. Erstens, sie ist eine systematisch aufgebaute Wissenschaft vom Denken, gegründet auf eindeutige Axiome, das heißt Aussagen über Naturgesetze im gleichen Rang wie jene der Naturwissenschaft. Natürlich, natürlich. Zweitens, sie umfasst eine therapeutische Technik, mit der alle nicht-organischen Geistesstörungen und alle organischen psychosomatischen Störungen mit der Gewissheit völliger Heilung in beliebigen Fällen behandelt werden können. Drittens, sie ermöglicht dem Menschen eine Ebene der Fähigkeit und Vernunft, die ihn weit über den gegenwärtigen Durchschnitt hebt und sie zerstört nicht seine Lebenskraft und Persönlichkeit, sondern erhöht sie und nimmt dabei all sein Geld. Viertens, die Dianetik verleiht vollständige Einsicht in alle Möglichkeiten des menschlichen Geistes und erweist, dass diese wesentlich umfangreicher sind als früher angenommen. Fünftens, in der Dianetik wurde die Grundnatur des Menschen entdeckt, ja. nicht nur vermutet oder angenommen. Nein, das ist natürlich der dicke Opa L. Ron Hubbard, der das entdeckt hat. Das wird dadurch erhärtet, dass diese Grundnatur bei jedem Einzelnen vollständig zur Wirkung gebracht werden kann. Und diese Grundnatur erweist sich als gut. Klar. Sechstens, die einzige Ursache geistiger Störungen ist von der Dianetik unter strengen Versuchsbedingungen experimentell entdeckt und nachgewiesen worden. Ja, finde ich gut. Vor allem von der Dianetik. Ja, die einzige Ursache. Ja. Siebtens, die Dianetik hat Umfang, Speicherkapazität und Erinnerungsfähigkeit des menschlichen Gedächtnisses endgültig bestimmt. Ach du Scheiße, ist doch alles so Achtens, die Dianetik hat die vollen Aufzeichnungsfähigkeiten des Geistes entdeckt, mit dem Ergebnis, dass sie sich von früheren Annahmen sehr unterscheiden. Was denn? Wir nehmen drauf. Ja. Mich macht das hier schon die ganze Zeit verrückt. Wieso tust du das nicht einfach wieder rein? Lass es doch mal sein. Das Nein! Ist scheiße. Das macht mich wahnsinnig. So. Neuntens, die Dianetik legt die Theorie der nicht von Keimen verursachten Krankheit vor und ergänzt damit die Biochemie und Pasteurs Werk über die Verursachung von Krankheiten durch Krankheitserreger, sodass das ganze Gebiet einfach alles, ist. Einfach alles. Und Hugh Jackman! Und Axel Stoll. Und mein Name ist Stoll, Axel Stoll. Ich bin promovierter Naturwissenschaftler. Ja. Mit der Dianetik endet die Notwendigkeit, das Gehirn durch Schocks oder chirurgische Eingriffe zu zerstören, um bei geisteskranken Patienten Fügsamkeit oder Anpassung zu erreichen. Oh, wenn ich hier Bunny Ears mache, dann sieht das ja niemand. Ein Air Bunnies heißt das. Ah. Hier noch eine Info aus meinem umfangreichen Scientology-Wissen. Also was der hier andeutet in seinem Gequatsche, manifestiert sich in der alltäglichen Scientology-Arbeit durch einen extremen Antagonismus gegen Psychiatrie. Die sehen in der Psychiatrie eine ganz große Bedrohung und sind ganz, ganz stark dagegen. Also sehen da drin Manipulation und irgendwelche schädlichen Einflüsse und psychiatrisch wirksame, also von Psychiatern verschriebene Medikamente, die also die beispielsweise antipsychotisch wirken oder sowas, finden die Scientologen ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, die haben das mal mit Holocaust verglichen, die Psychiatrie. Also die haben irgendeinen Tick mit Psychiatrie. Mhm. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil die Psychiater regelmäßig sagen, dass die Scientologen nicht so ganz bei Trost sind und so. Irgendwie, also das hat aber, das findet man hier, halt das wieder in diesem Schwachsinn da. Elftens, die Dianetik liefert eine brauchbare Erklärung für die physiologischen Wirkungen von Drogen und endokrinen Substanzen und beantwortet viele Probleme der Endokrinologie. Wie heißt das nochmal? Die haben auch so ein Anti-Drogen-Programm, das sogar tatsächlich irgendwie wirkt, aber das ist, also das hat wohl, aber das ist ja nichts, sagt nichts darüber aus. Also ja, nehmen keine Drogen mehr. Narcorp oder Narcotics, irgendwas heißt dieses Scientology-Programm. Ja. Zwölftens, verschiedene Bereiche der Erziehung, Soziologie, Politik, des Militärwesens und anderer Wissensgebiete über den Menschen werden durch die Dianetik bereichert. Einfach alles. Und Hugh Jackman. Dreizehntens, das Gebiet der Zellenlehre wird ebenso wie noch andere Forschungsgebiete durch die Dianetik gefördert. Das also ist ein grober Abriss, welchen Umfang die Wissenschaft über den Geist haben sollte und welchen Umfang die Dianetik tatsächlich hat. So, der Cleo. Ach du, ich habe noch nicht mal ein ganzes Kapitel gelesen. Ja, dann. In der Dianetik wird der optimale Mensch ein Cleo genannt. Mit diesem Wort wird man im vorliegenden Buch oft begegnen, und zwar in der Verwendung als Hauptwort, wie auch als Zeitwort, klären. So ist es hier am Anfang... Was ist mit Adjektiv? Nicht. Clear sein. So ist es hier am Anfang wohl angebracht, genau festzulegen, was unter einem Clear, einem Menschen am Ziel der dianetischen Therapie, zu verstehen ist. Müssen eigentlich Clerasil Tantiemen an den bezahlen? Ich schätze schon. Ist das vielleicht sogar so ein Einschleichungsversuch? Ja, ja. Es gab ja mal die Theorie, dass der Chef von dem Zirkus Roncalli Scientologe ist. Aha. Der Bernhard Moppetkirchen. Ja. Und? Der übrigens einen schweren bayerischen Dialekt hat, das wusste ich gar nicht. Ja, das jetzt mischst du das aber. Ich hab das nicht gewusst. Wir haben doch vor kurzem die Doku da gesehen. Ja, da habe ich das erstmal gesehen. Ja. Alle dachten, da denkst du, der sei Kölner. Der kommt irgendwie aus dem Osten oder so, aber dann hat er einen schweren bayerischen. Aber die Theorie, das wollte ich ja eigentlich sagen, ist, dass der Scientologe ist und dass der Zirkus Roncalli, rückwärts gelesen, I call Ron heißt. Oh! Ja, genauso wie man Zufall. Aus allem anderen auch alles andere raus. Ja, ich weiß nicht, wo das herkommt oder ob das stimmt, aber man weiß es nicht. Hier, weil in einem Britney Spears Lied, wenn man das rückwärts abspielt, kommt ja auch Sleep with me, I'm not too young. Klar, ne? So. Man kann einen Clear auf alle Psychosen, Neurosen, Zwänge und Verdrängungen, Klammer auf, alles Aberrationen, Klammer zu, testen und ihn auf alle selbsterzeugten Krankheiten, die man psychosomatische Leiden nennt, prüfen. Das Ergebnis wird immer sein, dass der Clear von solchen Störungen oder Aberrationen völlig frei ist. Tests seiner Intelligenz ergeben einen Intelligenzquotienten hoch über dem heutigen Durchschnitt. Mhm. Seine Handlungen zeigen, dass er das Dasein voller Tatkraft meistert und Befriedigung aus seinem Leben zieht. Okay. Diese Ergebnisse kann man auch durch Vergleiche erhalten. So kann man einen Neurotiker, der außerdem noch psychosomatische Leiden hat, auf seine Aberrationen und Krankheiten hin testen und damit deren Existenz beweisen. Ich muss jetzt leider mal im Glossar nachgucken, was genau der für ein Aberrationsproblem hat. Die Sonne ist kalt. Ja, ich schätze, das wird das sein. Ich mache dir Anhangsmusik. Ein Abweichen vom vernünftigen Denken oder Verhalten. Im Wesentlichen bedeutet es, sich zu irren, Fehler zu machen oder fixe Ideen zu haben, die nicht wahr sind. Das ist also eine Aberration. Ja. Ich finde, dass du das vorbildlich machst, Sachen nachzugucken, wenn du die nicht weißt. Ja, ne? Ich glaube, ja. Der Ronny wäre auch stolz auf mich. Ja. Deswegen hast du gedacht, dass der aus dem Osten kommt. Ja, das ist, glaube ich, der Grund. Ronny! Ja. Ronny und Kalli. Ob der wohl schon mal bei Major Mord Leipzig angerufen hat? Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich war schon vorhin Donnerstag, da habe ich dieses E-Meter gekauft. Dann bin ich Häme gefahren mit der Scheiße. Ja, da steht an, öff. Soll ich dann da drauf drücken oder was? Wenn der Netzschalter eingesteckt ist, dann drücken Sie doch mal auf den Netzschalter. Jetzt geht's. Na, Sense. Prima. So. Ich entschuldige mich übrigens für die extrem schlechte Soundqualität. Das ist alles Cornelius schuld, weil er fand 128 Dingsi seien gut. Ich fand 192 wären vielleicht netter für unsere Hörigs. Also in Wirklichkeit ist ja das Gejammere den Hörigs zuzuschreiben. Die gesagt haben, die Dateien sind zu groß. Das war eigentlich nur ein Dienst an der Menschheit, die so groß zu machen, ja. Damit ihr jede unserer Lebensregungen glasklar hören könnt. Ja, in 3D, 4D und HD. Mhm. So ist es. Oh, wow. Ja, weiter. Mann, wir haben ja echt hier regen Verkehr auf unserer Seite. Also jetzt nichts mit Buchse an und so. Ja, ja, kann man ja auch mit Buchse an immer machen. Also man kann einen Neurotiker... Kannst du es bitte ausmachen? Mach bitte den Sirtaki an. Ist ja. Nee, der wird nicht langsam schneller. Das ist Buzuki. Ja. Leg los. Gott, ich kann mich da nicht konzentrieren. Man kann Neurotiker auf seine Aberrationen und Krankheiten testen und damit deren Existenz beweisen. Man kann ihn dann mit der Absicht, diese Neurosen und Leiden zu beseitigen, dianetische Therapie unterziehen. Wie ist das denn, dieses E-Meter? Das reagiert doch nur auf den Hautwiderstand, oder nicht? Das sind einfach so zwei Blechbüchsen, die mit einem Kabel dran angeschlossen sind. Das reagiert auf den Hautwiderstand, woraus so eine Art sehr indirektes Maß für vermeintlichen Stress abgeleitet wird. Und dann wird dir immer wieder dieselbe Frage gestellt und dann tritt so ein Gewöhnungseffekt ein und am Anfang schlägt das dann ganz arg aus und dann sagen die, hast du schon mal, und dann auch so ganz verfängliche Fragen, sowas wie, hast du schon mal gelogen? Mhm. Das ist zum Beispiel eine Frage, man hat ja diese Fragebögen untersucht, das sind eben psychologisch ganz gewieft gemachte Sachen, wo jeder noch so gesunde, noch so stabile Mensch als total derangierter Schwachkopf rauskommt, damit die in jedem Fall sagen können, ja, da ist aber ganz viel bei dir im Argen. Und zum Beispiel auf die Frage, hast du schon mal gelogen? Wenn du sagst nein, das glaubt dir kein Mensch. Ja. Wenn du sagst ja, ach so, sie haben ein Lügenproblem. Mhm. Tja, da müssen wir mal gucken. Und dann schlägt dieser Zeiger aus und dann gucken die da drauf. Das ist natürlich völlig bedeutungslos. Das heißt aber auch interpretationsoffen. Und der Auditor, so heißt das ja, der sagt also. Und nach dem Audit stellt er dir dieselbe Frage nochmal. Dann schlägt es nicht mehr ganz so aus. Dann hast du schon den ersten Effekt. Sag, sehen Sie? Aber das wird eben nie ganz verschwinden. Und deswegen können die dich immer ganz abmelden, weil du ja kein Clear bist. Das ist einfach völlig banaler Kack. Bei der anschließenden Untersuchung wird man die oben beschriebenen Ergebnisse finden. Übrigens sind solche Experimente oftmals, und zwar mit konstanten Ergebnissen, durchgeführt worden. Mindestens 13 Mal. Der Nachweis, dass alle Menschen mit organisch vollständigen Nervensystemen... Was ist ein organisch vollständiges Nervensystem? Das ist, glaube ich, ein Übersetzungsanglizismus. In dieser Weise auf das dianetische Clear-Verfahren ansprechen, kann unter wissenschaftlichen Testbedingungen erbracht werden. Wir haben mal den Ronny dahin gesetzt und der hat das dann gesehen, das war wissenschaftlich. Ferner besitzt der Clear bestimmte grundlegende und ihm innewohnende, doch im ungeklärten Zustand nicht immer verfügbare Eigenschaften. Von diesen im Menschen nicht vermuteten Eigenschaften war in früheren Erörterungen seiner Fähigkeit und Verhaltensweisen nicht die Rede. Boah, das ist ja jetzt schon so eine Schwurbeligkeit. Betrachten wir zunächst die Wahrnehmungsfähigkeit. Selbst sogenannte normale Menschen sehen nicht immer in voller Farbe, hören nicht immer in vollem Klang oder ihr Geruchs-, Geschmacks- oder Tastsinn oder auch ihre Organempfindungen lassen zu wünschen übrig. Dies aber sind die wesentlichen Kommunikationskanäle zur mess- und bestimmbaren Außenwelt, die die meisten als Wirklichkeit anerkennen. Frühere Beobachter hielten zwar das Sehen der Wirklichkeit für absolut notwendig, wenn der aberrierte Mensch geistig gesund werden wollte, gaben aber interessanterweise keine Erklärung ab, wie das geschehen sollte. Tja. Ich hasse dich dafür, dass du gerade diese zwei Worte eingegeben hast. Tja. Ich könnte dich nie hassen. Außer vielleicht ein kleines bisschen jetzt. Um in der Gegenwart der Wirklichkeit ins Auge zu sehen, müsste der Mensch natürlich imstande sein, sie durch jene Kommunikationskanäle wahrzunehmen, von denen er in der Praxis am häufigsten Gebrauch macht. Jede menschliche Wahrnehmung kann durch psychische Störungen verfälscht werden, die es nicht zulassen, dass die empfangenen Sinneseindrücke vom analytischen Teil des menschlichen Geistes, Klammer auf, vom Bewusstsein, für Trottel, Klammer zu, erfasst werden. Ein Beispiel. Obwohl in den Mechanismen des Farbempfangs kein Fehler vorliegen mag, können im Geist unbewusste Schaltkreise bestehen, die die Farbe tilgen, bevor dem Bewusstsein das Anschauen des Gegenstandes gestattet wird. Ja, das hat man sehr häufig. Man wird entdecken, dass die Farbenblindheit relativ sein kann oder in Abstufungen vorkommt. Und das liegt auch auf keinen Fall daran, dass es vielleicht mehr oder weniger intakte Sehrezeptoren in den bestimmten Wellenlängen, die auf die bestimmten Wellenlängen ansprechen, gibt. Nein, nein, das ist die Psyche, die das macht. Und zwar in der Art, dass Farben weniger leuchtend wirken oder trüb erscheinen oder im schlimmsten Fall völlig fehlen. Jeder von uns kennt Leute, die grelle Farben verabscheuen und solche, denen sie nicht grell genug sein können. Diesen unterschiedlichen Grad von Farbenblindheit hat man keineswegs auf einen bestimmten psychischen Faktor zurückgeführt, sondern man hat einfach verschwommen angenommen, er hänge irgendwie mit der Gemütsverfassung zusammen, wenn man ihn überhaupt bemerke. Es gibt Menschen, für die Geräusche recht störend sind, für die beispielsweise das anhaltende Gewimmer von Modern Talking eine ziemliche Attacke auf das Trommelfell bedeutet. Es gibt Leute, für die 50 fortissimo spielende Geigen beruhigend klingen, und es gibt andere, bei denen eine Geige Gleichgültigkeit oder Langeweile auslöst. Und wiederum gibt es Leute, die für den Klang von Incision wie kompliziert die gespielte Melodie auch immer sein mag, monoton wirkt. Da steht doch gar nicht Incision. Was? Was? Echt nicht? Kann man jetzt wieder nicht unterscheiden, was da steht und was nicht? Verdammt, das wollten wir uns doch abgewöhnen. Wir sind doch im Bildungsformat. Diese Unterschiede in der akustischen Wahrnehmung hat man ebenso wie Farbenblindheit und andere Sehfehler angeborenen Verschiedenheiten oder organischen Mängeln zugeschrieben oder überhaupt nicht eingeordnet. Das ist kein Science-Fiction. Blablabla. Hätten wir keine Clears geschaffen, bliebe es unbegreiflich, warum solche Unterschiede bestehen sollten. Denn diese außerordentlichen qualitativen und quantitativen Wahrnehmungsunterschiede werden zum größten Teil von Aberrationen verursacht. Auf keinen Fall davon, dass irgendwelche hier Sehzellen fehlen. Stäpfchen und Zäpfen. Wer weiß das? Zäpfchen und Stäfen. Stapfen. Ach, ich bin heute echt nicht gut. Nee. Mein Gehirn ist kaputt. Das war jetzt so warm bei den ganzen Tag. Aufgrund angenehmer Empfindungen in der Vergangenheit und angeborener Empfindsamkeit wird es einige Unterschiede auch bei Clears geben. Man sollte ihre Reaktion aber nicht automatisch als standardisiertes, angepasstes Mittelmaß annehmen, jenes blasse und widerwärtige Ziel früherer Lehren. Der Clear erfährt ein optimales Maß an Empfindungen, das habe ich bestimmt, was optimal ist, ja. Ich, Elrond. Das ist auch so ein elitistisches Scheiße da, Scientology, das ist so... deren Ziel ist ja so eine Art Weltherrschaft, also sollen alle Scientologen werden und im Prinzip andere Religionen oder sonst, also andere Schwachsinnsvorstellungen sollen also verdrängt werden. Und man findet sich definitiv deutlich besser als die anderen. Also Überlegenheitsideologie wie bei allen anderen Religionen auch, aber hier eben noch so mit gepaart mit diesem pseudowissenschaftlichen Dummschwar. Christian Science. Eine brennende Zündschnur riecht auch für ihn gefährlich, macht ihn aber nicht krank. Er riecht gebratenen Truthahn gern, wenn er hungrig ist. Was? Und wenn er Truthahn mag, dann riecht er ihn sogar besonders gern. Wenn der Clear am Geigenspiel Freude hat, dann sind das für ihn keine monotonen Melodien, sie verursachen keinen Schmerz und er kann sie voll auf genießen. Sollte er Geigen nicht mögen, dann gefallen ihm vielleicht Kesselpauken oder Saxophone. Was ist das für ein Geschwachtel? Oder er will, je nach seiner Stimmung, überhaupt keine Musik hören. Hier sind also zwei Variablen am Werk. Ah, guck mal, hier ist sogar eine Fußnote für Variablen. Wenn der Clear sich ein schönes, dickes Steak einverleibt hat und danach mit dem dicken Bauch gejoggt hat, andere würden dann vielleicht sagen, ah, jetzt habe ich Sodbrennen, aber nach einem Zigarettchen und einem Tässchen Kaffee kann der einen Schwarzarbeiter in die Keramik wemsen. Das hast du noch nicht gesehen. Das kann nur der Clear. Ja, ja, ja, ja. Ich würde sagen... Kein Problem. Kein Problem. Hier sind also zwei Variablen am Werk. Eine, die Verrückte, wird durch Aberrationen verursacht. Die andere, eine ganz vernünftige und begreifliche, wird von der Persönlichkeit bestimmt. So weichen die Wahrnehmungen eines Aberrierten, einer nicht geklärten Person, und die eines Clears, einer nicht aberrierten Person, stark voneinander ab. Es gibt auch Unterschiede in den eigentlichen Sinnesorganen und Fehler, die von ihnen veranlasst werden. Manche dieser Fehler, der geringste Anteil, sind organischer Natur. Durchbohrte Trommelfälle etwa sind keine zuverlässigen Mechanismen der Klangaufnahme. Die Mehrzahl der Wahrnehmungsfehler, fehlerhafte Sinnesbotschaften im organischen Bereich, wird von psychosomatischen Störungen verursacht. Überall sieht man Brillen auf den Nasen, selbst bei Kindern. Hört doch mal auf, den Kindern Brillen auf den Nasen. Denkt denn keiner an die Kinder? Man setzt sich für gewöhnlich eine Brille auf, um einen Zustand zu berichtigen, den der Körper selbst unbedingt wieder zu stören bestrebt ist. Was? Ja, stimmt. Der Körper ist eine Entität, die gerne ein fehlerhaftes Bild erzeugen möchte. Weil unscharfe Sicht so super ist. Hier geht es nicht um Evolution, hier geht es um Spackomatose. Ja, aber was will uns denn der Körper sagen mit schlechter Sicht? Nichts, der ist einfach ein Arschloch. Ach so. Wenn das Stadium kommt, in dem man eine Brille zu tragen beginnt, verschlechtert sich die Sehkraft aufgrund des psychosomatischen Prinzips. Ach so. Nicht wegen der Brille an sich. Diese Beobachtung ist praktisch genauso gültig wie die Feststellung, dass Äpfel, die vom Baum fallen, gewöhnlich dem Gesetz der Schwerkraft folgend nach unten fallen. Gewöhnlich natürlich, nur gewöhnlich. Bei einem Clear wird sich im Allgemeinen... Ich finde das auch geil, dass er sagt, das, was ich gerade sage, ist genauso gültig wie die Schwerkraft. Ja, ja, weil ich es sage. Gottvater Elrond. Hubert. Der hat übrigens wieder einen Griff in meine gewaltige Grabbelkiste von Scientology-Wissen. In den Scientology-Zentralen haben die, auch wieder in Anlehnung an diese ganzen anderen Spinner-Religionen, haben die einen Büro für ihn. Der ist natürlich lange tot, ja, ja. Aber sie haben ein Büro, ich glaube, das ist so eingerichtet wie sein altes Büro. Da steht, glaube ich, ein Tisch und eine Schreibmaschine. Und das steht leer. Also, aber falls der mal seine Tetan-Power benutzt, um auch von den Toten aufzuerstehen, ich meine, was müsste er ja eigentlich können als, also, ne, der, und sollte ja denken, dass der nicht als lustiger, dicker Opa mit Kapitänsmütze rumläuft, sondern fliegt und eben nicht den Bauch einziehen muss oder so. Also, falls er sich dann von den Toten selber erweckt mit seiner Tetan-Power dann, und denkt, ah ja, jetzt so in Hamburg. Da fahre ich jetzt mal vorbei, beam ich mich mal vorbei und schreibe ich mal auf meiner Schreibmaschine, die da in meinem Zimmerchen steht, nochmal Bestseller. Na, also ich bin ja immer... Umsonst ist ja eines meiner Bücher ein Bestseller. Wenn man in Stuttgart für alle U-Bahn-Fahrer von der Haltestelle Boppert über die nächste, deren Namen ich vergessen habe, bis zum Olga-Eck fährt, dann kommt man tatsächlich am Stuttgarter Scientology-Zentrum vorbei. Und da ist aber so ein großes stilisiertes Kreuz. Ja, ja. Ist das deren Symbol, das Kreuz. Und die haben dann zwischen den, also zwischen diesem, ne, also das quasi diagonal. Kannst du bitte deine Uhr ausmachen? Zu diesen normalen Kreuzbalken kommen dann noch irgendwelche Zacken raus. Und hat man je erörtert, wofür das steht? Das haben die einfach nur gemacht als Anlehnung, damit das klar ist, dass das ein religiöses Symbol ist. Reine Taktik, meiner Meinung nach. Gut, so. Blablabla. Bei einem Clear wird sich im Allgemeinen neben anderen Verbesserungen auch eine deutliche Besserung des Sehvermögens einstellen, sofern es im aberrierten Zustand schlecht gewesen ist. Mit ein wenig Aufmerksamkeit wird er sogar im Laufe der Zeit sein optimales Sehvermögen wiedererlangen. Aus der Sicht des Optikers liefert das durchaus kein Argument gegen die Dianetik, sondern es bedeutet sogar ein gutes Geschäft für ihn. Denn es hat Clears gegeben, die nach Abschluss ihrer Behandlung in schneller Folge 5-mal neue Brillengläser kaufen mussten, um mit der Verbesserung der Augen Schritt zu halten. Und viele aberrierte Personen, die erst spät im Leben clear werden, erreichen schließlich ein maximales Sehvermögen, das dicht unterhalb des Optimums liegt. So, also hier, das Kapitel sagt quasi, ja, der hat perfekte Sinne. Ja, das ist jetzt die Werbeveranstaltung. Genau. Also man erfährt jetzt, was man alles Tolles kann, wenn man clear ist. Wahrscheinlich kommt dann gleich noch Mahagoni, harte Erektionen oder sowas. Ja. Ein studierter Herr verbrachte einmal einige Stunden, studiert natürlich mit Air Bunnies, verbrachte einmal einige Stunden damit, einer Gesellschaft darzulegen, dass beispielsweise der Rückruf eines Geruchs als Empfindung ganz unmöglich sei, da, Zitat, die Neurologie bewiesen habe, dass die Geruchsnerven nicht mit dem Thalamus verbunden seien. Rückruf vor allem, das ist, heißt Erinnerung, oder nicht? Ja. Zwei der anwesenden Personen entdeckten ihre Fähigkeit zur Rückkehr, aber trotz dieses Beweises behauptete der gelehrte Herr weiter, dass der Geruchsrückruf unmöglich sei. Eine Nachprüfung unter den Anwesenden der Gesellschaft brachte unabhängig vom Phänomen der Rückkehr die Tatsache ans Licht, dass sich rund die Hälfte der Leute an einen Geruch erinnern konnte, indem sie ihn wieder roch. Was? Das ist Magie. Ja. Ja gut, also dann ist der auch noch... Aha, also Rückruf scheint aber irgendwie so eine Sache zu sein. Ich guck mal. Mal im Glossar. Ganz besser. Glossarmusik bitte. Ja. Ich höre noch keine Glossarmusik. Rückruf, der Vorgang der Wiedergewinnung von Wahrnehmungen. Anmerkung des Übersetzers, dieses Wort wird in der Dianetik als Hauptwortform für Zurückrufen gebraucht und bezeichnet in diesem Buch auch das Produkt oder die Fähigkeit der Wiedergewinnung von Wahrnehmungen. Also Wiedergewinnung von Wahrnehmungen heißt Rückruf, das macht der Clear. Was wir Profanen einfach als Erinnerung bezeichnen. Nee, Wiedergewinnung von Wahrnehmungen, das heißt, wenn du zum Beispiel schlecht siehst und deine Augen wieder so besser werden oder so, würde ich jetzt mal sagen. Ach so, ja. Man weiß es nicht. Manche früheren Beobachter haben dies als bildliche Vorstellung bezeichnet, doch ist der Ausdruck derart ungeeignet für Geräusch und Berührung, Organempfindung und Schmerz, dass in der Dianetik einheitlich als Fachwort Rückruf benutzt wird. Einheitlich, weil ich das ja auch geschrieben habe. Bitte mach das weg, ich flippe aus. Ja, weiter. Ich lese dann jetzt mal was. Ja, der Clear ist also keine angepasste Person, die durch ihre verkapselten Verdrängungen zur Aktivität getrieben wird. Er ist ein Mensch ohne Verdrängungen, der auf Basis der Selbstbestimmung arbeitet. Seine Fähigkeiten der Wahrnehmung, des Rückrufs, der Rückkehr, der Fantasie, des Gestaltens und Berechnens sind oben im Umriss dargestellt worden. Der Clear stellt das Ziel der dianetischen Verfahren dar, ein Ziel, das mit etwas Geduld und ein wenig Studium und Arbeit und sehr viel Geld erreicht werden kann. Jeder Mensch kann ein Clear werden, sofern er nicht das Unglück hatte, dass mit ihm ein großer Teil seines Gehirns entfernt oder dass er mit einem stark missgebildeten Nervensystem geboren wurde. Was ist denn mit jemandem, der Multiple Sklerose hat? Kann der auch ein Clear werden? Ja, nein, der muss ein bisschen mehr. Nervensystem. Ja, aber der kann ja ein bisschen Recall machen. Total Recall heißt ja nicht umsonst so, Zufall. Mhm. Und muss dann ein bisschen mehr Zeit, Geld investieren und mehr Studium machen. Und dann geht das. Wir haben hier das Ziel der Dianetik gesehen. Betrachten wir nun das Ziel des Menschen. Das wäre das nächste Kapitel. Ich weiß nicht, was du als nächstes lesen willst. Das jedenfalls nicht. Aber bevor ich dazu übergehe. Oh Mann. Krass, wir haben schon fast wieder eine Stunde und das nur mit einem Scheißkapitel. Ja, das ist schlimm. Hier vielleicht die Zusammenfassung mal oder soll ich die noch schnell machen? Das, weil wir werden jetzt nicht das komplette erste Kapitel da lesen. Mhm. Die ist 9 Seiten lang oder so, oder 6 Seiten lang. Das kann ich doch schnell machen, oder? Ja, lies die Zusammenfassung. Ich? Okay. Ja, das ist ja noch... Ich kann nicht lesen, wenn du diese Scheiße anhast. Welche Scheiße? Okay, Zusammenfassung. Das dynamische Prinzip des Daseins ist Überleben. Dieses Überleben kann in 4 Zonen abgestuft werden. Jede bedeutet eine gesteigerte Möglichkeit, potenzielle Unsterblichkeit zu erreichen. Hallo und Sterblichkeit, ja, tipptopp. Ich finde das gut. Zone 0 erstreckt sich von Tod an aufwärts und umfasst Apathie. Zone 1 beginnt nach Apathie und umfasst den Bereich gewaltsamer Anstrengung. Implosionstechnologie. Zone 2 hebt sich von der Gewalttätigkeit ab und erstreckt sich durch den Bereich des mittelmäßigen, doch nicht ganz zufriedenstellenden Erfolges. Zone 3 steigt über das Mittelmaß hinaus in den Bereich ausgezeichneter Chancen. Kann ich nur lachen. Diese Zonen werden jeweils durch das Verhältnis des Unterdrückers zur Überlebensdynamik bestimmt. Im Bereich der Apathie in Zone 0 scheint der Unterdrücker zu stark zu sein, um überwunden werden zu können. Im Bereich der Gewalttätigkeit der Zone 1 hat der Unterdrücker gegenüber der Überlebensdynamik mehr oder weniger das Übergewicht und große Anstrengungen müssen gegen ihn aufgebracht werden. Haben diese keinen Erfolg, dann fällt der Organismus in die Nullzone hinab. Im Bereich der Mittelmäßigkeit der Zone 2 halten sich Unterdrücker und Überlebensdynamik in etwa die Waage. Im Bereich der Zone 4 hat die Überlebensdynamik den Unterdrücker überwunden und die Überlebenschancen sind ausgezeichnet. Unsterblichkeit! Dies ist der Bereich, in dem auf Probleme sehr aktiv reagiert wird. Diese vier Zonen lassen sich auch als die Bereiche der Hoffnungslosigkeit, des gewaltsamen Handels, des Gleichgewichts und der großen Hoffnungen kennzeichnen. Die Grundlage dieser Zöneneinstufung bilden praktische Experimente und direkte Erfahrungen aus der Behandlung. Denn diese Zonen entsprechen einer fortlaufenden Entwicklung geistiger oder körperlicher Zustände, die in Erscheinung treten, wenn jemand aus dem Todesbereich aufsteigt und schließlich in einen hohen Daseinszustand gelangt. Die vier Dynamiken sind Unterteilungen der Überlebensdynamik und bilden insgesamt bei Menschen den Drang zum potenziellen Überleben, eingeteilt in die konkreten Bereiche, auf die er sich erstreckt. Sie umfassen. Warum muss das immer so sein? Das ist doch scheiße, ja. Ja, so scheiße finde ich das. Sie umfassen alle Ziele, Tätigkeiten und Verhaltensweisen der Menschheit. Man könnte sie auch als ein Verhaltensmuster des Überlebens bezeichnen. Die erste Dynamik, die individuelle Dynamik, umfasst sowohl das persönliche Überleben des Einzelnen, als auch des einzelnen Lebewesens, als auch das Überleben seiner persönlichen Symbionten. Die zweite Dynamik ist die Triebkraft in Richtung auf potenzielle Unsterblichkeit durch Kinder. Sie umfasst alle sexuelle Aktivität und auch die Symbionten der Kinder. Die dritte Dynamik ist das Überleben im Hinblick auf die Gruppe, etwa ein Club, eine Militärkompanie, eine Stadt, ein Land oder eine Nation. Sie schließt die Symbionten der Gruppe mit ein. Die vierte Dynamik ist Triebkraft in Richtung auf potenzielle Unsterblichkeit der Menschheit als Art sowie der Symbionten der Menschheit. Die Aliens, die im Vulkan sitzen tun. In diesen Ich weiß gar nicht, ob man das nachher auf der Aufnahme hört. Man weiß es nicht. Ja. Gut. In diesen Unterteilungen ist jeder Teil des Daseins, jede Form von Materie oder sogar das Universum enthalten. In den vier Dynamiken sind alle denkbaren Probleme und möglichen Situationen im Rahmen der Aktivitäten oder Ziele der Menschheit erfasst. Das sind die grundlegenden Axiome der Dianetik. Das dynamische Prinzip des Daseins ist Überlebe. Überleben, das als das einzig und allein angestrebte Ziel betrachtet wird, teilt sich in vier Dynamiken ein. Die erste Dynamik ist der Drang des Einzelwesens zum Überleben, die zweite Dynamik der Drang des Einzelwesens. Wir haben auch nie mal bei Darwin irgendwas geguckt oder so. Die dritte Dynamik ist der Drang des Einzelwesens zum Überleben der Gruppe. Mhm. Vierte Dynamik, Drang des Einzelwesens, Überleben für die Menschheit zu erreichen. Gruppenselektion. Quatsch. Das ist ja hier alles völlig gaga. Das absolute Ziel des Überlebens ist Unsterblichkeit oder unendliches Überleben. Der Einzelne strebt danach für sich selbst als Organismus, als geistiges Wesen, als Name oder durch seine Kinder, als Gruppe, der er angehört oder als Menschheit und nicht nur durch seine eigenen Nachkommen und Symbionten, sondern auch durch die anderer. Vergnügen ist die Belohnung für Handlungen, die zum Überleben führen. Die Strafe für zerstörerische Betätigung ist Schmerz und die äußerste Strafe ist der Tod, das heißt vollständiges Nicht-Überleben. Erfolge heben das Überlebenspotenzial in Richtung auf unendliches Überleben. Fehlschläge senken das Überlebenspotenzial in Richtung auf den Tod. Wie haben die Leute eigentlich darauf reagiert, dass der mal gestorben ist? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die da für einen internen Narrativ haben. Wahrscheinlich ist er nicht tot, sondern nur heimgegangen oder weiß nicht, hat auf seiner Finca auf dem Aldebaran gerade mal die Quanten hochgelegt oder wollte sterben, kann auch sein. Wahrscheinlich haben die dann auch so einen Erlösungskult draus gemacht. Der menschliche Mind ist damit beschäftigt, Daten wahrzunehmen. Achso. Ja, also dann erklärt der Übersetzer, warum er Mind benutzt hat. Ist mir aber egal. Daten wahrzunehmen und zu speichern, Schlussfolgerungen zusammenzustellen oder zu berechnen und Probleme aufzustellen und zu lösen, die Organismen auf allen vier Dynamiken betreffen. Der Zweck des Wahrnehmens, Speicherns, Schlussfolgerns und des Lösens von Problemen besteht darin, seinen eigenen Organismus und seine Symbionten sowie andere Organismen und deren Symbionten entlang der vier Dynamiken zum Überleben zu führen. Anstrengend. Intelligenz ist die Fähigkeit, Probleme wahrzunehmen, aufzustellen und zu lösen. Dynamik ist das zähe Festhalten am Leben, ist Kraft und Beharrlichkeit im Überleben. Sowohl Dynamik als auch Intelligenz sind notwendig, um fortzubestehen und etwas zu erreichen. Die Dynamiken werden durch Engramme gehemmt, die ihnen im Weg liegen und die Lebenskraft zerstreuen. Okay, es ist Zeit für Glossarmusik. Richtige Glossarmusik. Engramm, ein Augenblick der Bewusstlosigkeit, der körperlichen Schmerz oder schmerzliche Emotion und alle damit verbundenen Wahrnehmungen enthält und der dem analytischen Mind als Erfahrung nicht zugänglich ist. Engramme sind die einzige Ursache von Aberrationen und psychosomatischen Krankheiten. Also Engramme. Der hat ja auch irgendwas gefaselt von einem super massiven Kino-Dings irgendwas. Was? Ja, da hat man das dann einprogrammiert bekommen, was man so weiß. Wir haben ja alle Kontrollimplantate im Körper. Und wenn man die rausnimmt, sterben wir an Lungenentzündung oder irgendeinem Scheiß. Die Intelligenz wird durch Engramme gehemmt, die dem Analysator, dem analytischen Mind, falsche oder falsch bewertete Daten eingeben. Glücklich sein ist die Überwindung von Hindernissen, die nicht unbekannt sind, in Richtung auf ein bekanntes Ziel sowie vorübergehend das Denken an Vergnügen oder der Genuss von Vergnügen. Der analytische Mind ist jener Teil des Minds, der Erfahrungsdaten wahrnimmt und behält, um Probleme aufzustellen und zu lösen und um den Organismus die vier Dynamiken entlang zu führen. Er denkt in Unterschieden und Ähnlichkeiten. Wie kommt man auf so eine Scheiße? Der Mann ist Science-Fiction-Autor. Witzig. Du gibst was ein und dann... Ja, kannst du mal sehen. Kommt gleich dein Blog als erstes. Tja. Da haben wir nachher übrigens auch noch ein nettes Schmankerl zu. Der reaktive Mind ist jener Teil des Minds, der körperlichen Schmerz und schmerzliche Emotionen einordnet und speichert und, und den Organismus einzig und allein nach dem Reizreaktionsprinzip zu lenken sucht. Er denkt nur in Identitäten, das heißt in Gleichsetzungen. Du hörst mir gar nicht zu. Ja, das ist alles Pferdescheiße. Der somatische Mind ist jener Mind, der, gelenkt durch den analytischen oder reaktiven Mind, Lösungen auf körperlicher Ebene verwirklicht. Ein Schablonenablauf ist ein Reizreaktionsmechanismus, den der analytische Mind zur Erledigung von Routine- oder Notfalltätigkeiten programmiert hat. Ich lese das und ich höre mir selber überhaupt nicht zu. Er befindet sich im somatischen Mind und kann vom analytischen Mind willentlich geändert werden. Wenn jetzt noch einmal Mind kommt, dann flippe ich aus. Das macht's. Gewohnheit ist das Reizreaktionsverhalten, das der reaktive Mind... Ich flippe aus! Ja. Gemäß dem Inhalt von Engrammen erzwingt und durch den somatischen Mind zur Wirkung bringt. Sie kann nur durch jene Dinge verändert werden, die Engramme verändern. Alter, ich habe keine Ahnung, was der mir sagen will. Das ist das erste Mal, dass ich mich tatsächlich so fühle, als würde dieses... Ja. Ah ja, genau, das ist das, was ich meinte. Das lesen wir nachher alles am Schluss, okay? Nee, das verlinken wir, das lesen wir nicht. Ach komm schon, das ist so lustig. Nein, das ist viel zu lang, aber das verlinken wir, das kann jeder selber lesen. Ich weiß, ich nur meinte eben mit diesem Kino, mit diesem Film, mit diesem Kontrollimplantat, ist das, die Hunderten von Milliarden gefangener Tetanus sollen zu einer Art Kino gebracht worden sein, wo sie gezwungen worden sein sollen, 36 Tage lang einen, Zitat, dreidimensionalen, superkolossalen Film anzusehen. Das soll in das Gedächtnis der unglücklichen Tetan etwas eingepflanzt haben, was Hubbard verschiedene irreführende Informationen nannte, die kollektiv als R6-Implantate bezeichnet worden sein sollen. Was mit Gott, dem Teufel, Science Fiction und so weiter zu tun hat. Das soll alle Weltreligionen eingeschlossen haben. Das heißt, wir sind also indoktriniert und haben Implantate und das muss man dann alles loswerden bei Scientology und die wissen, wie das geht und bla bla bla bla. Gut. Aberrationen, zu denen jegliches gestörte oder irrationale Verhalten gezählt wird, werden durch Engramme verursacht. Sie sind Reizreaktionsmechanismen, die auf das Überleben oder gegen das Überleben gerichtet sein können. Psychosomatische Krankheiten werden durch Engramme verursacht. Engramme sind die einzige Ursache von Aberrationen und psychosomatischen Krankheiten. Nur in Momenten der Bewusstlosigkeit, in denen der analytische Mind mehr oder weniger geschwächt ist, kann jemand ein Engramm erhalten. Das Engramm ist ein Augenblick der Bewusstlosigkeit, der körperlichen Schmerz oder schmerzliche Emotionen und alle damit verbundenen Wahrnehmungen enthält und der dem analytischen Mind als Erfahrung nicht zugänglich ist. Unter Emotionen versteht man drei Dinge, die engrammatische Reaktion auf Situationen, die endokrine Regulierung des Körpers, mit der er Situationen auf analytischer Ebene reguliert und schließlich die Behinderung oder Förderung der Lebenskraft. Der potenzielle Wert einer Person oder einer Gruppe kann durch die Gleichung PW gleich I mal D hoch X ausgedrückt werden, wobei I für Intelligenz und D für Dynamik steht. Und X? Versteht echt... Ja, das ist ja dieser Pseudowissenschaftsanstrich. Also das Ganze ist ja wie so ein Werbetext, was man alles können soll und machen soll. Es müsste man echt so ein Zeitgeschichtshistoriker oder so ein Soziologe das mal vergleichen, diese Versprechen, die da gemacht werden, mit der Bedürfnissituation und so der allgemeinen Geisteshaltung und dem Zeitgeist zu der Zeit, als das geschrieben wurde. Das wird genau auf dieses passen, denn der hat das so konstruiert, dass möglichst viele Leute sich darin wiederfinden und darin irgendwie ihre Mängel erkennen und sagen, ja, das brauche ich, das fehlt mir und so. Also, persönlicher Wert ist I mal D hoch X. I ist die Intelligenz, D ist die Dynamik, X ist nicht angezeigt. Also wird schon irgendeine Zahl sein, aber wieso sollte, warum soll die 10 jetzt zum Beispiel sein? Was hat das für eine Einheit? Random. Und warum ist es I mal D hoch X? Random. Der tatsächliche Wert einer Person wird anhand des Vergleiches berechnet, wie sein potenzieller Wert auf jeder Dynamik mit dem optimalen Überleben auf dieser Dynamik im Einklang steht. Ich möchte nochmal diesen schönen Satz vorlesen. Kannst du bitte Zirkusmusik anmachen? Ach so. Der tatsächliche Wert einer Person wird anhand des Vergleiches berechnet, wie sein potenzieller Wert auf jeder Dynamik mit dem optimalen Überleben auf dieser Dynamik in Einklang steht. Ein hoher potenzieller Wert kann gegen das Überleben eingesetzt zu einem negativen Wert führen, wie dies bei einigen stark aberrierten Menschen der Fall ist. Ein hoher potenzieller Wert auf irgendeiner Dynamik gewährleistet nur beim nicht aberrierten Menschen einen hohen tatsächlichen Wert. So, das war das erste Kapitel mit diesen ganzen Grundlagen. Ja, und das Ganze ist jetzt schon mehr als eine Stunde zu laufen hier. Das wird ja ein schöner Abend. Ja, wir werden dem Ganzen natürlich nicht gerecht. Das hat fast 550 Seiten. Es geht auch gar nicht darum, dass hier irgendwie, das kann man gar nicht darstellen. Alle Lebensbereiche aufgreifender Scheiß von irgendwem, der zu viel Zeit hatte und leider eine Schreibmaschine. Die Zelle und der Organismus. Die Hälfte des Buches wird sein, den Leuten ihre Mängel klarzumachen und zu schlecht offensichtlich zu argumentieren, warum man Dianetik braucht. Der Rest ist dann zu erklären, so geht das. Und um letztlich die richtig coolen Tricks zu lernen, wird man leider nicht drum herum kommen, ein bisschen was zu investieren. Ja, hier. Ich gehe jetzt jedenfalls in den zweiten Teil. Die Zelle und der Organismus. Mich würde interessieren, die einzige Ursache aller nicht-organischen geistigen Störungen... Das sind Engramme. Steht da ja eigentlich, ne? Ja. Also ich gehe natürlich ein bisschen Zelle und Organismus gucken, aber auch die Dämonen muss man schauen. Ja, ich komme gleich wieder. Und weil das Wort mir so gut gefällt, das Einkien des Engramms. Ja, das Einkien ist auch wichtig. So. Oh Gott, So... Ja, man fragt sich, wie man da drauf sein muss, um sowas sich alles auszudenken. Also ich meine, eine Religion zu gründen ist natürlich wirklich ein einfacher Weg, Geld zu drucken. Aber das hier muss man natürlich auch erstmal schreiben. Also das ist, glaube ich, auch kein Geschenk, so einen Rotz dann schreiben zu müssen. Es sei denn, der hat nicht einfach seine liegen gebliebenen Manuskripte recycelt. Und das dann daraus gemacht. Ja. Bevor ich loslege, müssen wir aber noch eine kleine Zwischenpause machen. Ja, das wollte ich ja gerade sagen, aber du bist ja nicht da. Und das heißt, als nächstes ist unser lieber, guter, alter Freund der Buddler dran. Der Buddler. Der sich Lyrik wünscht. Ich schlage vor, wir machen Kreuzreime und abwechselnde Zeilen. Das heißt, man muss auf seine eigenen Reime reimen. Ich fange mal an. Der Buddler. Er ist ein Mann von vielen Gaben. Er gräbt herum in Mutter Erden. Und hat einen Podcast angegraben. Der sollte mal gehöret werden. Der Buddler ist ein netter Typ. Er kann auch gut Sachen erzählen. Er ist nicht nur nett, er ist auch lieb. Und sollte er mal Mäuse quälen? Dann wird man ihm das wohl verzeihen. Denn Mäuse nerven hin und wieder. Und kommen mehr als nur zu zweien. Darüber schrieb man bereits Lieder. So, ich würde sagen, das ist sehr schön geworden. Ja, also ich fange an mit die Zelle und der Organismus. Boah. Übrigens, morgen um 8 kommt der Schornsteinfeger. Wollte ich nur sagen. Ja, das ist eine gute Information. Der kommt tatsächlich, Baby, one more time. Der kommt jetzt schon zum dritten Mal. Gut. Hey! Warum blieb das N-Gramm als die einzige Quelle von Aberrationen und psychosomatischer Krankheit so lange verborgen? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Deshalb, weil einfache N-Gramme so vielfältige und nahezu unendlich komplexe Erscheinungen zeitigen können. Was ist das eigentlich auch für eine Strafe für einen Übersetzer, sowas übersetzen zu müssen? 500 Seiten gequirlte, aufgeschäumte Pferdescheiße. Vielleicht solltest du dich das auch bei den zahlreichen aus dem Englischen übersetzten Engelsbüchern fragen, die wir schon gesehen haben. Ja, aber das ist wenigstens einfach zu übersetzen. Aber das sind hier so pseudokomplexe Gedankengewichse. Ich glaube, dass es keinen Unterschied ausmachen würde, wenn du das falsch wiedergäbest. Man könnte verschiedene Theorien aufstellen, warum sich der menschliche Mind genauso entwickelte, wie es geschah. Doch das sind Theorien und die Dianetik ist an Strukturfragen nicht weiter interessiert. Genauso wenig wie an sinnvollen Sätzen, die mit N beginnen. Denn das ist Penis. Ein Erdbeereis. Gleichwohl erscheinen hier ein paar Bemerkungen angebracht, um für künftige Forschung auf diesem Gebiet eine Anregung zu geben. Es handelt sich jedoch lediglich um Annahmen, die als Grundlage für die weitere Forschung dienen können. Nicht, dass ich Ahnung von Forschung hätte, aber ich gäbe gerne Grundlagen für alles Mögliche. Dass das zum Beispiel, um reich zu werden. Kopfverlag erschienen ist, wundert mich. Es scheint, dass eine eindeutige Beziehung zwischen allem im Körper befindlichen elektrizitätsähnlichen Energien und den Energieergüssen aus Zellen, die Verletzungen erfahren, besteht. Was sind denn Energieergüsse aus Zellen, die Verletzungen erfahren? Weiß nicht. Vielleicht wird ATP freigesetzt, wenn einer in Apoptose geht oder irgendwas. Ja, soll ich mal das Fenster zumachen? Hier sind überall Insekten an den Fenstern. Ja, kein Wunder. Scientology ist ja auch eine. Pun intended. Ja. Ja, Insekten zu sein ist einfach nicht so besonders gut. Warum hören wir jetzt Britney Spears? Something wasn't right. Kannst du dir selber beantworten, die Frage. Du weißt ganz genau, dass ich mir immer Texte von irgendwelchen Liedern merke. Und? Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Dann erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf. Und schon geht es weiter hier in diesem Kapitel. Guck mal, das Gesicht, das ja, du da gerade... Ja, das ist wunderbar. Mike Krüger ist kein schöner Er zwang in etwa verletzte Zellen, die ihre Nachbarn durch das Entladen elektrizitätsähnliche Energie dann ebenfalls schädigten. Elektrizitätsähnliche Energie. Die Entwicklung einer Spezialzelle, die als Kanal zur Ableitung dieser schmerzhaften Ladung dient. Die Ableitungskanäle von Zellen mögen zu Neuronen geworden sein und die Ladung mag sich Spreekanal-Erdbeermarmelade dadurch besser über den Körper verteilt haben, sodass es sich nicht so wahrscheinlich war, dass der Bereich 7 Tage Regenwetter, Gartenzwerg, Massaker, Gulasch, Schaschlik. Okay, du hast offenbar nichts verstanden. Diese Kanäle, die Neuronen, könnten begonnen haben, sich durch Stöße oder Aufprall an den Extremitäten in Bewegungsrichtung herauszubilden. Man kann auch sagen, hoch die Gräten. Gott, dies hätte zur Folge, dass die größte Ansammlung von Neuronen sich im Kopf befindet. Was? Entsprechend mag der Mensch mit seinem aufrechten Gang zu einem neuen Punkt des Aufpralls, nämlich der Stirn, gelangt sein und sich auf diese Weise seine vorderen Hirnlappen erworben haben. Oh Gott, bitte bring mich um. Im vorderen Hirnlappengeschäft. Oder vielleicht auch nicht. Das ist eine bloße Theorie. Geil, also sehe ich das richtig. Entschuldigung. Bei Neuronen habe ich vergessen, eine Fußnote vorzulesen. Da steht Neuronen, Nervenzellen mit allen Fortsätzen. Aha, also Axone und Dendriten und an Dendriten Dendritic Spines. Zellen gehen kaputt durch schmerzliche Erfahrungen. Dadurch wird elektrizitätsähnliche Energie freigesetzt, die dann an Zellen abgeleitet wird. Die haben sich mit der Zeit spezialisiert, um genau das abzuleiten und sind zu Neuronen geworden. Das ist ja logisch. So, und die Neuronen, die haben sich dann vermehrt, indem sie in den Extremitäten gegen irgendwas geschlagen haben. Ja. Und da sie dann aufrecht gegangen sind, die Menschen, und eben der Kopf eine Extremität ist, haben sich dann Stirnlappen gebildet. Beste Erfindung der Menschheit, so, dass Axel Stoll Klangbrett Hirnlappen erworben haben oder vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Das ist eine bloße Theorie, zu deren Stützung nur wenige Daten von wissenschaftlichem Wert vorliegen. Vielleicht meine Daten gehören jedenfalls nicht dazu. Vielleicht, denn ich bin ein dicker Science-Fiction-Autor. Kommen die Gehirne auch von McDonald's, aber auch das ist nur eine Theorie. Sie ist noch nicht Gegenstand wissenschaftlicher Experimente gewesen. Das Folgende muss allerdings als Strukturtheorie vorgelegt werden. Die Zelle ist einer der Grundbausteine des Körpers. Das ist richtig. Das Wissen um die wahre Physik. Um besser zu überleben, scheinen sich Zellen zu Kolonien vereinigt zu haben, die ihrerseits das Überleben als Hauptinteresse hatten und in ihrer Mitte eine Lenin-Statue aufgestellt haben. Die Kolonien entwickelten oder verbanden sich zu Anhäufungen, genannt Kolchosen, die ihrerseits Organismen waren und deren einzige Zielsetzung gleichfalls das Überleben war. Und die Organismix entwickelten Bewusstseinsfunktionen, um die Muskeltätigkeit zu koordinieren und die Probleme des Überlebens zu lösen. Ja. Auch dies ist nur eine Theorie. Zwar führte dieser Gedankengang zur Dianetik, aber er kann vollständig falsch sein. Die Dianetik könnte demnach auch vollständige Pferdescheiße sein, ist aber in der Praxis bewiesen und anwendbar. Deswegen ist es doch keine und Sie müssen alle dieses Buch kaufen. Mehrfach. Für 7 Millionen Euro. Man kann diese Theorien von der Dianetik trennen und die Dianetik wird eine Wissenschaft bleiben und weiterhin funktionieren. Der früher dargestellte Vergleich des analytischen Minds mit einem Computer, einem Elektronengehirn, ist durchaus nicht unerlässlich. Er ist nur nützlich für das Begreifen der Dianetik. Er könnte entfallen, ohne die Dianetik zu berühren. Eine Wissenschaft ist in Bezug auf ihre innere Theorie etwas Wandelbares. Mit der Dianetik haben wir unseren Keil in ein enorm umfangreiches Forschungsgebiet hineingetrieben. Wie die Dianetik heute dasteht, funktioniert sie und sie funktioniert regelmäßig und ohne Ausnahmen. Über die Gründe für ihr Funktionieren wird man zweifellos weiterforschen und sie hier und da zu ihrem Vorteil verändern. Wenn das nicht geschehe, dann wäre der Glaube an diese und die kommenden Generationen von Wissenschaftlern nicht gerechtfertigt. Ich höre dir gar nicht zu. Ja. Warum wir über Zellen sprechen, wird im weiteren Verlauf deutlich werden. Wir wissen, dass die früheren Strukturbegriffe nicht richtig sind, weil sie funktionell nicht brauchbar sind. Okay. All unsere Fakten sind funktioneller Natur und es sind wissenschaftliche Tatsachen, die durch die praktische Forschung vollständig nachgewiesen worden sind. All unsere Fakten sind funktioneller Natur und es sind wissenschaftliche Tatsachen, die durch die praktische Forschung vollständig nachgewiesen sind. Nein. Aber all unsere Fakten sind funktioneller Natur und es sind wissenschaftliche Tatsachen, die durch die praktische Forschung vollständig nachgewiesen worden sind. Aber all unsere Fakten sind funktioneller Natur und es sind eher wissenschaftliche Tatsachen, die durch die praktische Forschung vollständig nachgewiesen sind. Funktion kommt vor Struktur. James Clerk Maxwell legte seine Theorien in mathematischer Form vor und die Elektrizität wurde weit und breit genutzt, um Vibratoren zu betreiben und kleine Mobiltelefönchen wieder aufzuladen. Lange bevor jemand irgendeine wirkliche Vorstellung von der Struktur des Atoms hatte. Nice. Die Funktion kommt immer von der Struktur, dass der Mensch in den vergangenen Jahrtausenden nur erstaunlich geringe Fortschritte in der Erforschung des menschlichen Geistes machte, muss man teilweise der Tatsache zuschreiben, dass diese ungehobelten Simpel in ihren Höhlen noch nicht das Buch Dianetik hatten. Haben Sie schon das Buch Dianetik? Nein, ändern Sie das. Es kostet nur ungefähr 700 Euro. Das Denkorgan dieses Geistes auf dem Gebiet der Medizin liegt, die keine Wissenschaft, sondern eine Kunst ist und vielleicht noch lange eine solche bleiben wird. Was ist Magie, Physik, Medizin nochmal? Physik durch Magie? Oder so? Man weiß es nicht. Magie ist Physik durch Wollen, Mann. Nee, Medizin ist Biologie, glaube ich so. Und Biologie ist Physik durch Chemie oder so. Aha. Bevor diese Kunst eine entscheidende weitere Fortschritte machen wird, wird erst eine grundlegende Philosophie kommen müssen, die das Leben erklärt. Die habe ich zufällig gerade geschrieben. Gut, dass Sie dieses Buch haben. Da steht es drin. Hoffe ich. Hoffe ich. Ich habe den größten Teil im Suff geschrieben und erinnere mich nur an die Hälfte, weil ich etwa 3 Meter Koks von dem Rücken einer Prostituierten geschnupft habe. Aber Vielleicht haben wir Glück und es geht gut. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Die Fähigkeiten der Zelle sind beispielsweise nur dürftig erforscht worden während der letzten Jahre. Das ist falsch. Anmerkung des Übersetzers von 1950 aus zurückgerechnet, als dieses Buch geschrieben wurde. Ist zwar einige Arbeit geleistet worden, um mehr herauszufinden, doch fehlte die grundlegende Philosophie. Die Zelle wurde beobachtet, es wurde aber nicht vorhergesagt, was sie ist und leistet. Zellstudien der Menschen sind größtenteils am toten Gewebe erfolgt. Dem toten Gewebe fehlt eine unbekannte Qualität. Die wichtigste Qualität, das Leben. Oh. Achso, tote Zellen sind tot, das heißt das also. Das habe ich nicht geahnt. Nein. Sehr zu unserer Verwunderung entdeckten wir in der Dianetik aufgrund von systematischer Beobachtung, dass die Zellen offenbar auf eine gegenwärtige, unerklärliche Weise bewusst empfinden. Wenn wir nicht von der Annahme ausgehen, dass bei der Empfängnis eine menschliche Seele in die Samenzelle und die Eizelle eindringt, dann gibt es Phänomene, die durch keine andere Annahme erklärt werden können, als die, dass die Zellen tatsächlich auf irgendeine Art bewusst empfinden. Oh Gott. Betritt man ein neues Gebiet mit Grundannahmen, die nach allen Richtungen hin brauchbar sind und die grundlegende Philosophie des Überlebens ist ein Lotse, der uns weiter und weiter in immer neue Gebiete führt und überall Phänomene erklärt und voraussagt, dann ist es unvermeidlich, dass Daten auftauchen, die mit früheren Theorien nicht übereinstimmen. Meine Leberzelle ist ein Misanthrop. Wie zum Beispiel jedes einzelne wissenschaftliche Buch mit der Dianetik. Und meine andere Leberzelle hat gerade Liebeskummer. Spannend, aber was? Mhm. Wenn diese Daten dann ebenso wissenschaftlich sind, ja, wie die Beobachtung, dass ein Apfel, wenn man ihn fallen lässt, unter normalen Umständen hier auf der Erde nach unten fällt, so kann man sie einfach nur akzeptieren. Frühere Theorien aufgeben zu müssen, mag einige Überwindung kosten und unsere wehmütige Liebe zur alten Schulweisheit verletzen, aber eine Tatsache bleibt eine Tatsache. Das stimmt. Die Zellen als Denkeinheiten haben offenbar einen Einfluss auf den Körper als eine Denkeinheit und als Organismus. Wir brauchen dieses Strukturproblem nicht zu entwirren, um uns funktionellen Grundannahmen zu entwickeln. Die Zellen speichern offenbar in Gramme schmerzhafte Erfahrungen. Schließlich sind es gerade sie, die verletzt werden. Genau, die Zellen werden ja verletzt. So ist es. Von Engrammen. Von so Schulschlägerzellen. Ja. Die Sonne ist kalt. Muss man wissen. Und offenbar behalten sie jedes Mal, wenn der Analysator sie im Stich gelassen hat, eine Peitsche in der Hand mit was? Mit der sie eine Wiederholung in die Zukunft verhindern können. Was? Achso, okay, jetzt ist der im Random-Mode. Also, ich lese, ja. Kunde, das muss man nochmal noch auf der Zunge zergehen lassen. Die Zellen. Ja, also die Zellen. Und offenbar behalten sie jedes Mal, wenn der Analysator sie im Stich gelassen hat, eine Peitsche in der Hand, mit der sie eine Wiederholung in der Zukunft verhindern können. Ja. Ja. Kommt eine Zelle in die Bar. wie geht's weiter? Hat eine Peitsche dabei und sagt, reit mich wie ein Pony. Kommt eine Belegzelle in die Bar, sagt der Wirt, warum so ein langes Gesicht? Hm. Man weiß es nicht. Weil sie sauer ist? Ja. Oder so lang. Okay, wow. Ja, das ist so random, ne? Also einfach ein Peitsche in der Hand. Die Geschichte des Engramms ist eine Geschichte voller Missverständnisse und hat damit zu tun, dass man gepresste Watte in unappetitliche Regionen schiebt. Außerdem scheint die Geschichte eines Kampfes zwischen den Truppen und dem General zu sein, der immer dann erfolgt, wenn der General einen Teil seiner Truppen einbüßt. Je weniger erfolgreich dieser General seine Truppen schützt, umso mehr Macht eignen sie sich an. Dies Ganze kann man sehr leicht durch den Erwerb von Playmobil-Figuren nachstellen. Playmobil-Figuren haben es gerne hell. Wenn man in einen Schuhkarton eine 9-Volt-Batterie hineinhängt, kann man mit einem kleinen Schalter durch etwa eine Büroklammer ein kleines Lichtchen erzeugen, das den Playmobil-Figuren ein warmes, angenehmes Licht in ihre Playmobil-Küche hängt. Offenbar drängen die Zellen das Hirn in eine Aufwärtsentwicklung zu höherem Bewusstsein. Schmerz kehrt den Prozess um, als würde es den Zellen leid tun, so viel Macht in die Hände eines Oberbefehlshabers gelegt zu haben. Vor allem, wenn der Oberbefehlshaber ein charakterlich relativ diskutables Subjekt ist, das seinen Untergebenen immer nur vors Schienenbein tritt und ihnen das Tischtuch wegzieht, wenn sie gerade mal einen hochverdienten Kaffee zu sich nehmen wollen. Koffeinhaltige Heißgetränke sind im Übrigen nicht zu vereinbaren mit den Verletzungsengrammen, die sich durch immer größere Wiederholungen und Peitschen in der Gesamtheit aller Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet der Struktur der Materie und der Engrammbank im Gesamtorganismus als Schaltkreise des Organismus beim Auftreten des analytischen Mindes und der analytischen Einschränkungen beim Einschlafen einer Narkose eine komplizierte Bewusstseinsausstattung zum psychischen Schmerz beteiligt. Okay, danke. Ich habe jetzt einfach aus jeder Zeile ein Wort gelesen, das ist nicht aufgefallen. Okay, das kann man nicht aushalten, das mache ich jetzt nicht weiter. Also wir sehen irgendwelches Random-Gewichse mit dem, was man zu der Zeit wusste. Ich glaube, dass der jetzt nicht so wissenschaftlich besonders belesen war, denn in den 50er Jahren, ich weiß nicht, wann das hier genau geschrieben wurde, steht das hier vielleicht irgendwo? Röntgenstrukturanalyse der DNA. 50. Ja gut, im Jahr 1950 war die DNA-Strukturtechnik noch nicht bekannt. Das heißt, wenn die schon bekannt gewesen wäre, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass dann hier noch Gequatsche zur Doppelhelix und zur DNA gekommen wäre, wie bei allen anderen Pennern von Esoterikern auch. So, ich will mal eben sehen, was die Dämonen so treiben in Scientology. Wir haben übrigens noch ein organisatorisches Problem, ne? Nämlich? Ja, wir hatten ja zwei Anwärter auf die David Icke Bücher. Ja, jeder kriegt eins, wird gelost. Okay, gut. Wieso, Moment, wir wurden doch Dämonen versprochen. Wieso stehen die denn da nicht? Ja, du musst schon auch auf der richtigen Seite gucken, ne? Ja. Heißer Tipp von der Expertin. Mhm. Wir hatten schon lange keine Musik mehr. Ja, Dämonen. Für eine Weile wollen wir so wissenschaftliche Fragen, wie sie sich uns bei den Zellen stellten, beiseite lassen und einige weniger wissenschaftliche Aspekte des Problems des menschlichen Geistes betrachten. Ja, ja. Ist klar. Seit vielen Jahrtausenden haben Menschen versucht, die Problematik des menschlichen Verhaltens zu erforschen. Indische, ägyptische, griechische, römische und in den vergangenen paar Jahrhunderten unsere eigenen Philosophien und Forscher haben gegen eine Überfülle komplizierten Materials angekämpft. Die Dianetik konnte nur entwickelt werden, indem das Problem philosophisch in seine Grundbestandteile aufgegliedert wurde und einige Dutzend Maßstäbe erfunden wurden, wie das Gesetz von der Einführung eines Willkürfaktors, das Gesetz der Affinität, die Dynamik als Grundantrieb, die Formel der optimalen Lösung, die Gesetze der Auswahl des Wesentlichen, die Wissenschaft des systematischen Aufbaus von Wissenschaften, die Wissenschaft vom systematischen Aufbau wissenschaftlicher Wissenschaften und wissenschaftlicher Auswertung von wissenschaftlichen Wissenschaftsauswertungen, die Datenausschaltung durch Vergleich zwischen Autoritäten und wissenschaftlichen Wissenschaftsauswertungsauswertungen und all dies ist interessanter Stoff für einen philosophischen Wälzer, mit dem wir es hier ja nicht zu tun haben. Doch, er ist Philosoph, Mann. Ja, er sollte und Humanist. Es sollte allerdings erwähnt werden, dass einer der ersten Schritte nicht erfunden, sondern entliehen und modifiziert wurde, das Erkennbare und Unerkennbare von Bud Spencer. Ist er jetzt eigentlich Philosoph oder ist er Naturwissenschaftler und in allen Naturwissenschaften zu Hause? Er ist promovierter Naturwissenschaftler. Ah, okay. Also hier wurde von Dämonen geredet, ich sehe aber nichts. Ah, hier kommen die Dämonen langsam. Ah. Bisschen Geduld. Stellen Sie sich also die Bestürzung vor, als Dämonen entdeckt wurden. Sie werden sich erinnern, dass Sokrates einen Dämon hatte. Ich hoffe, der meint nicht sowas wie Eudaimonia. Das ist ja das, was Aristoteles als anstrebenswerten Zustand bezeichnete. Für Männer, nicht für Frauen. Ach, wahrscheinlich hat er einfach so eine schlechte Übersetzung gelesen oder in seinem Reader's Digest-Scheißding, was er beim Abseilen sich angelesen hat, irgendwie was missverstanden. Deswegen heißt das ja auch Reader's Digest. Sie werden sich erinnern, dass Sokrates einen Dämon hatte. Er sagte ihm nicht, was zu tun sei, sondern... Moment mal, Sie werden sich erinnern, weil man mit Sokrates rumgehangen hat und er hat gesagt, Alter, nein, das Dämon, stand bestimmt in dem Text heute schon wieder, mal das drin. Das gibt es doch nicht. Er sagte ihm nicht, was zu tun sei, sondern ob er die richtige Entscheidung getroffen hatte oder nicht. Woher auch immer er das wusste. Nun waren wir im endlichen Universum einem Weg gefolgt, der wegen unseres konsequenten Festhaltens an dem durch die Sinne Erfahrbaren sogar dem alten Hume gefallen hätte. Doch wer kreuzte auf? Penis. Dämonen! Eine gründliche Untersuchung von 14 Personen. Ja, N gleich 14 Personen enthüllte, dass offenbar jede von ihnen eine Art Dämon hatte. Es waren beliebig ausgewählte Personen aus unterschiedlichsten sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen. Daher war der Dämonenaspekt äußerst beunruhigend. Indessen widerstanden wir, ungleich einigen mystischen Zirkeln oder Vereinigungen, der Versuchung, uns auf romantische, unerklärliche und verwirrende Bezeichnungen einzulassen. Warte, lass mich raten. Dämonen sind Engramme. Es musste eine Brücke über eine Schlucht hinweg gebaut werden und Dämonen sind verdammt schlechte Tragbalken. Mann, das ist der, wie sagt man, Konfabulation. Das ist einfach nur dummes Gesülze. Nee, das ist es nicht. Ich weiß, aber ich wollte es einfach mal sagen, weil es bis jetzt schon oft vorkam. Draußen auf den pazifischen Inseln, auf Borneo und den Philippinen, hatte ich eine ganze Menge praktischer Dämonologie beobachten können. Einfach so. Ja, wenn er es doch gemacht hat. Dämonologie ist eine faszinierende Angelegenheit. Ein Dämon fährt auf einem Einrad an einem Menschen vorbei und macht ihn krank. Oder er dringt in ihn ein, Doggy-Style, und spricht an seiner Stelle. So wie jetzt, gerade durch mich. Denn so ein schlimmes Buch kann nur aus der Hölle kommen. Oder die Person... Oder die Person wird verrückt. Manchmal mag ich mich selber nicht. Ich frage mich auch, wie du das mit dir aushalten kannst. Ja, das fragst du nicht nur dich, sondern das hast du auch mich schon öfter mal gefragt. Ja, es interessiert mich auch einfach sachlich, wie du das schaffst, dir nicht andauernd selber eine reinzuhauen. Ich bin zu schwach dafür. Oder die Person wird verrückt, weil sie einen Dämon in sich hat und läuft mit dem schreienden Dämon umher. Ah! Ja. Ah! Ich bin jetzt ein schreiender Dämon. Das ist Dämonologie in einem engeren Sinne. Der Schamane, der Medizinmann und Leute ihres Schlages betreiben einen ziemlich ausgiebigen Handel mit Dämonologie. Es zahlt sich aus. Obwohl ich nicht übermäßig skeptisch bin, ich glaube, das kann man abhaken. Mhm. Schien es mir doch immer, dass man Dämonen etwas einfacher erklären könnte. Warte mal. Kennt jemand das Lied Demon Cleaner von Kaius? Das ist so ein cooles Lied. Ja, das ist bei Kaius eher unwahrscheinlich. Ja, wenn man keinen Musikgeschmack hat, so wie du, dann denkt man das. Ja. Obwohl ich nicht übermäßig skeptisch bin, schien es mir doch immer, dass man Dämonen etwas einfacher erklären könnte, als nun gerade durch... Ektoplasma! Ghostbusters! Oder ähnliche nebelhafte Phänomene. Hier steht wirklich Ektoplasma. Es war beunruhigend, Dämonen dann auch in zivilisierten Landsleuten wirken zu sehen. Sie waren aber da. Geil, dann auch in zivilisierten Landsleuten wirken zu sehen. Und nicht in den alten, schäbigen Negern da auf den Philippinen. Zumindest waren die äußeren Erscheinungen da, die sie Schamanen und Medizinmännern den Dämonen zugeschrieben hatten. Es wurde festgestellt, dass sich diese Dämonen katalogisieren ließen. Du musst unbedingt mal irgendwie mit so einer histrionischen Persönlichkeitsstörung zum Psychologen oder so. Nein, das sind meine Engramme und die hast du mir eingepflanzt in einem unbewussten Moment. Ach, jetzt kriegen die sogar eine Stimme. Es wurde festgestellt, dass sich diese Dämonen katalogisieren ließen. Es gab befehlende Dämonen, kritisierende Dämonen, gewöhnliche Dämonen, ungewöhnliche Dämonen, leckere Dämonen, saure Dämonen, große Dämonen, kleine Dämonen, dicke Dämonen, dünne Dämonen, nach Berylliumchlorid riechende Dämonen und sonstige Dämonen, zum Beispiel solche der Art, die sagen, ich sag dir, was du sagen musst. Und Dämonen, die herumstanden und brüllten, oder Dämonen, die ganz einfach Dinge absperrten, einen fahren ließen, mit dem Fahrrad fuhren, in der Bahn fuhren oder auch generell einfach alle ihre Temperatur in Fahrenheit messen konnten. Und sie hielten sich außer Sicht. Die Aufzählung ist nicht erschöpfend, aber sie deckt sich im Großen und Ganzen mit dem Feld der Dämonologie ab. Das steht hier alles wirklich. Ein paar Versuche mit Menschen unter Drogeneinfluss, die ich fast alle an mir selber vorgenommen habe, nachdem ich etwa 400 Kilogramm Meth auf Ex weggequarzt habe, zeigten, dass es möglich war, solche Dämonen nach Belieben hervorzubringen. Ja, einer der Dämonen hieß Puff und war von Beruf magischer Drache. Puff the Magic Dragon. Irgendetwas war also an der Dämonologie verkehrt. Ich nehme eigentlich noch Abstimmungen entgegen, ob wir Claudia hier entfernen. Nein, wieso sollten wir das? Einfach nur... Ich bin hier quasi die Stimmungskanone. Ich kann auch was ganz Trauriges erzählen, pass auf. Nee, ich kann das nicht erzählen, sonst muss ich sofort weinen, das geht nicht. Oh Gott, das ist so traurig. Okay. Ja, ich lese nur noch ein paar Zeilen aus dem Kapitel 9, das Einkeyen des Engramms, weil das einfach... Und dann müssen Sie die Soundfiles per Drag and Drop in den Sequencer ziehen. Das Einkeyen und des Engramms. Engramme einkeyen. Ist das furchtbar. Ja, wie lange haben wir denn jetzt schon hier? Anderthalb Stunden. Der Vorgang des Einkeyens eines Engramms ist nicht sehr kompliziert. Nehmen wir einmal an, dass das Engramm Nummer 105. Kannst du mal bitte lesen, was Einkeyen ist? Mit Glossarmusik. Oh ja. 511 ist die Seite, in der das losgeht. Ich sollte vorher vielleicht lesen, was auskeyen ist. Das ist nämlich der Vorgang, dass ein Engramm oder Secondary wegfällt, ohne ausgelöscht worden zu sein. Und was ist ein Secondary? Oh Mann. Ah, warte mal, Secondary steht hier nicht. Aber es steht hier Scientology. Also die Scientology nach Hubbard ist eine angewandte religiöse Philosophie und Technologie, die Probleme des Geistes, des Lebens und des Denkens löst. Sie wurde von L. Ron Hubbard als Folge seiner früheren Entdeckung in der Dianetik entdeckt, entwickelt und aufgebaut. Das Wort kommt von lateinisch skire, Wissen, und griechisch logos und bedeutet also Wissen, wie man weiß, oder die Lehre von der Weisheit. Mhm. Ja, warum auch bescheiden sein? So, also wir wissen, was Auskien ist. Secondary steht hier nicht. Und, es gibt das... Das ist ja fast noch lustiger als der ganz andere Scheiß. Hm. Also ein Engramm ist übrigens ein Augenblick der Bewusstlosigkeit. Das habe ich schon zweimal vorgelesen. Ja, das vergisst man doch sofort wieder. Einkeyen ist Einrasten in Bezug auf ein Engramm zum ersten Mal restimuliert werden. Mhm. Und falls sich jemand fragt, das hatten wir ja gerade eben, das Kapitel mit Dämonen, was ein Dämonenschaltkreis ist, der steht hier nämlich auch. Stark geladene Teile des analytischen Minds, die der reaktiven Mind weggenommen hat und die ihm nun gehorchen, nachdem sie durch Ladung in getrennte Einheiten abgekapselt worden sind. Alter! Ich glaube, ich verstehe jetzt, was die für Probleme haben mit Psychiatrie. Denn wenn man sowas hier verfasst, dann ist man nirgends besser aufgehoben. Und das irgendein Psychiater mitkriegt, dann wird er den sofort irgendwie eine Multi-Millionen-Volt-Therapie verabreichen und wahrscheinlich hochdosierte Neuroleptika intravenös verpassen. Denn das hier ist hochgradig gestört. Yep. Also, der Vorgang des Einkiens eines Engramms ist nicht sehr kompliziert. Nehmen wir einmal an, dass das Engramm Nummer 105 ein Augenblick von Bewusstlosigkeit war, in dem das ungeborene Kind vom Vater, der die Mutter schlug, mitgeschlagen wurde. Natürlich. Der Vater, ob er nun von dem Kind wusste oder nicht, schrie: Du verfluchtes Luder, du dreckige Hure! Steht das da? Ja, du taugst überhaupt nichts! Dieses Engramm liegt da, wo es eingeprägt wurde, also in der reaktiven Bank. Alter Schwede. Nun könnte dieses Engramm 70 Jahre lang gespeichert sein. Auch 69, auch 71. Standardabweichung. Ja. Und niemals einkeyen. Der Engramm-Inhalt sind Kopfschmerzen, ein fallender Körper, Zähneknirschen, die Verdauungsgeräusche der Mutter. Steht das da wirklich? Das steht da wirklich. Und das Kind kann nach der Geburt zahllosen Geräuschen begegnen, die diesen Inhalten gleichen, ohne dass dieses Diagramm einkiet. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Mein Leben ist scheiße. Du weißt, dass ich mir jeden scheiß Text merke. Es ist einfach so. Niemand zwingt dich, das mitzusingen. Doch. Eines Tages jedoch ist der Vater aufgebracht über das Kind. Das Kind ist müde und fiebert. Was bedeutet, dass sein analytisches Mind wohl auch nicht auf dem höchsten Leistungsniveau arbeitet. Der Vater hat eine bestimmte Reihe von Engrammen, die er dramatisiert. Und eines dieser Engramme ist das obige Geschehnis. Und der Vater holt aus und schlägt das Kind und sagt: Du verfluchtes Luder, du taugst überhaupt nichts! Wir erinnern uns, das waren die Worte, die er eben auch an die Mutter genannt hat. Mhm. Außer dreckige Hure, hat er zum Kind jetzt nicht gesagt. Warum das nicht? Kind weint. An diesem Abend hat es Kopfschmerzen und seine körperliche Verfassung hat sich noch mehr verschlechtert. Es empfindet seinem Vater gegenüber sowohl intensiven Hass als auch Furcht. Das Engramm ist nun eingekiet. Ja, so kann es passieren. Du hättest den Drama-Button machen müssen. Ja, oder auch einfach ein Lied über Funktionen, komplizierte Funktionen. Ich musste mal ins Krankenhaus, mein Blinddarm war defekt. Ja, das ist jetzt also eingekiet. Und von nun an wird das Geräusch eines fallenden Körpers oder knirschender Zähne oder der geringsten Spur von Zorn in der Stimme des Vaters das Kind nervös machen. Seine körperliche Gesundheit wird leiden. Es wird künftig zu Kopfschmerzen neigen. Wenn wir nun dieses Kind behandeln, das inzwischen erwachsen geworden ist, und seine Vergangenheit absuchen, werden wir, ob schon das Geschehnis abgesperrt sein mag, ein Lock von der Art des obigen Key-Ins finden. Oh Gott. Und jetzt finden wir nicht nur den Key-In, wir mögen ein halbes tausend solcher Locks zu diesem einen Thema entdecken. Ohne Kenntnis der Dianetik würde man sagen, dass das Kind nach der Geburt durch Schläge des Vaters zugrunde gerichtet worden sei. Man würde vielleicht versuchen, den Patienten durch Entfernung dieser Loks wieder in eine bessere geistige Verfassung zu bringen. Also wir sehen hier genau die Scheiße, die bei Scientology anbieten, dass man dann so irgendwelche Pseudo-Engramme aus der Vergangenheit findet, lokalisiert und dann aufschlüsselt. Das ist das. Na, da sieht man also auch nicht nur, dass die das betreiben, verrückt wirken, sondern dass das auch eine direkte Konkurrenzprozedur zu echten psychiatrischen Verfahren sind, die Traumata auflösen sollen oder sonst irgendwas. Also da sieht man schon ganz gut, wo das hinführt. Das ist im Grunde genommen wie mein Kampf. Also wenn man das hier vorgelesen hätte, dann würde man wissen, was das für ein Dreckskack ist. So, ja. Bevor du übernimmst. Ich übernehme, ich lese jetzt noch ein Ding und dann hören wir auf. Oder? Müssen wir noch Vanilla Chief bedenken. Der hat allerdings, Moment, vielleicht doch. Ja, bitte. Warte kurz. Jetzt twittert der, während wir hier da ja, so das da. Das ist live, Showbusiness sozusagen. Oh, ich flippe aus hier. Du musst da nicht auf Groß- und Kleinschreibung achten. So. Mach bitte noch ein freundliches Smiley dahinter. Wir müssen, der Vanilla Chief, ich habe es gerade nachgeguckt, der hat sich nichts gewünscht. Das heißt, ich würde sagen, da wir schon Growlen und Lyrik hatten und Rappen, müssten wir jetzt mal singen. Ja, auf welche Melodie machen wir das denn wohl? Ich würde sagen, ein kleiner Kanon auf die Melodie von Bruder Jakob. Vanilla Chief, Vanilla Chief, Vanilla Chief, schläfst du noch? Schläfst du noch? Du bist Vanilla Chief, du bist Vanilla Chief. Das schmeckt nach Vanille. So, das war Kunst. Würde ich auch sagen. Ja, dann tu dein Übliches. Ich denke also auch, wenn wir nur einen winzigen Bruchteil des Volumens haben, ich denke, es wird klar, wie verrückt dass das wir ist. Gezeigt haben werden, dass das also fast ein neues Niveau an unerträglichem Unerträglichkeitsmüll ist. So, einige Engrammtypen, die Gesetze der Rückkehr. Ich würde sagen, wir machen hier ganz am Schluss, also Kapitel 9, Teil 1 und 2, Mechanismen und Aspekte der Therapie, so zum Abschluss, oder? Ja. Schon egal. Ja. Ich meine, wir haben ja noch ein Zuckerfundstück der Woche. Ja. Der Einstieg in den Fall. Jeder Fall stellt ein neues Problem für den Einstieg dar. Es gibt keine zwei Menschen, die einander völlig gleichen und es gibt keine zwei Fälle, die exakt dem gleichen Muster folgen. Halte meinen Platz! Für die Narkose hat nicht so gewirkt, da habe ich mich erschreckt. Mann, wie kriegen wir denn sie bloß auf? Hat der Chef hat's mich gefragt. Nichts einfacher als das, hab ich gesagt. Der Blick dabei ist so gut. Es gibt drei Falleinstufungen. Patienten mit Geräuschrückruf, solche ohne Geräuschrückruf und solche mit Fantasierückruf. Mein Gott. Ja, den die Auditoren auch Dub-In-Rückruf nennen. Welch Schwachsinn. Ja, gucken wir doch mal im Glossar, was ein Auditor ist. Ja, also das sind jetzt alles übrigens Termini Technici aus dem auch heute noch praktizierten Scientology-Krempel. Darunter verstehen wir in der Dianetik jeden, der in der Ausübung der dianetischen Therapie geschult ist. Auditieren bedeutet sowohl zuhören als auch Berechnungen anstellen. Oder Rechnungen ausstellen. Bei einem Fall mit Geräuschrückruf ist der Einstieg sehr einfach. Bei allen Fällen ist das grundlegende Verfahren jedoch dasselbe. Versetzen Sie den Patienten in Reverie. Bitte nachschlagen. Okay. Boah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lügenfabrik gibt's hier übrigens auch. Nicht Lügenpresse? Nee. Ach, gibt's auch unterdrückende Person? Guck mal. Suppressive. Ja, der Unterdrücker ist ja, das. Genau. Ja, das haben wir doch vorhin schon die ganze Zeit nachgelesen. Aber das Suppressive Person ist so deren Euphemismus für Leute, die dann ihre Anwälte und sonstigen Spackos hinterher schicken. Überlebensunterdrücker. Die Summe der wechselnden Bedrohungen des Überlebens für die Rasse oder den Organismus. Diese Bedrohungen gehen von anderen Arten, von der Zeit und von anderen Energien aus. Ja, genau. So, wir haben aber Reverie gehabt. In der Reverie oder was auch immer, das ist ja von Revet-Träumen, ja, ja. Ist der Pre-Clear in einen Zustand leichter Konzentration Airbunnies versetzt, welche nicht mit Hypnose verwechselt werden darf. Man wird feststellen, dass der Mind des Pre-Clears in gewissem Grad von seiner Umgebung ablösbar ist und unter innerer Lenkung steht. Mhm. Ja, das ergibt ja Sinn. Ja, natürlich. Versetzen Sie den Patienten in Reverie. Seien Sie nicht... Ach, guck, das ist ein Manual. Seien Sie nicht besorgt, wenn er nicht sehr tief in Reverie versinkt, denn sie dient nur dazu, seine Aufmerksamkeit auf sich selber und den Auditor zu ziehen. Und das können Sie auf jeden Fall erreichen. Richten Sie einen Löscher ein. Lassen Sie... Okay, was ist ein Löscher? Es gab... Ich hab den Sheriff erschossen. Die Übereinkunft mit dem Patienten, dass alles, was der Auditor sagt, vom Patienten weder buchstäblich gedeutet noch sonst irgendwie benutzt wird. Der Löscher verhindert zufällige positive Suggestionen. Er wird eingerichtet, unmittelbar nachdem der Zustand der Reverie hergestellt ist, und zwar etwa mit folgenden Worten. Wenn ich in Zukunft das Wort gelöscht ausspreche, wird alles, was ich zu dir während der Sitzung gesagt habe, gelöscht sein und keine Macht über dich haben. Ach so. Jede Suggestion, die ich dir gegeben habe, wird ohne Kraft sein, wenn ich das Wort gelöscht sage. Verstehst du? Das Wort gelöscht wird dann unmittelbar, bevor der Patient am Sitzungsende die Augen öffnen darf, ausgesprochen. Kleine scherzhafte Anekdote am Rande für die Rheinländer unter euch. Ich habe mal einen Zahnarzt gesehen, der mit Nachnamen Löscher hieß. Haben wir den nicht in Koblenz gesehen? Nee. Wie hieß der nochmal? Weiß nicht. Da gab es auch einen geilen Zahnarzt. Oder einen Dermatologen, der irgendwie... Ja, wahrscheinlich Kretze oder so. Oder war das der Frauenarzt Fist? Oder Pfister. Ja, richten Sie den Löscher ein, lassen Sie den Patienten in die Kindheit zurückkehren und lassen Sie ihn ein angenehmes Geschehnis aufgreifen. Finden Sie dann mit einem geringen Schmerz verbundenes Geschehnis etwa eine Ohrfeige. Lassen Sie ihn dieses ein paar Mal durchlaufen, hauen Sie ihm voll eine in die Fresse, nur damit er eine Vorstellung bekommt. Wenn das nicht gut läuft, versetzen Sie ihn in den gestrigen Tag zu der Zeit, als er zur Arbeit fuhr. Fragen Sie ihn, was er hört und sieht, schicken Sie ihn danach wieder in die Kindheit. Mithilfe eines unbedeutenderen Geschehens. Wie macht man das mit der Kindheit? Indem man fragt, wie ist deine Kindheit so gewesen? Ach so. Mithilfe eines unbedeutenderen Geschehnisses wie einer Ohrfeige wollen wir herausfinden, ob der Patient eine Schmerzabsperrung hat. Eine Schmerzabsperrung stellt die Dianetik nicht vor besondere Schwierigkeiten. Man kann in die Zeit vor dem Befehl zurückgehen, der die Schmerzbetäubung eingebaut hat. Es ist aber interessant, von dieser Absperrung zu wissen, denn Sie müssen ziemlich zu Anfang Ihrer Behandlung danach suchen. Untersuchen Sie dann, ob der Patient eine emotionelle Absperrung hat. Auch das ist nicht besonders beschwerlich. Es handelt sich aber wiederum um Daten, die Sie früher oder später herausfinden müssen. Machen Sie nun mit dem Patienten einen Versuch, um herauszufinden, ob er sich in sich selbst befindet oder ob er außerhalb seiner selbst ist und sich selbst beobachtet. Ist er exteriorisiert, dann haben Sie es mit einem Fall zu tun, der eine erhebliche Menge eingeschlossener Emotionen hat, die entladen werden muss. Machen Sie nun einen Versuch, an das Basic-Basic heranzukommen. Okay, wow, was ist das verfickte Basic-Basic? Glossarmusik. Oh, da gibt es homosexuell als Stichwort, 186. Müssen wir gleich mal gucken. Basic ist das erste Geschehnis auf irgendeiner Kette. Basic ist das früheste Ereignis von Schmerz oder Bewusstlosigkeit im Leben des Patienten. Dämonenschaltkreis, Brechen einer Dramatisation, Bouncer, Archivar, Denier, Dub-In. Ja, das wird auch immer beschrieben, ne? Dass die so eine komplette, für Außenstehende unzugängliche, auch aus ganz vielen Abkürzungen bestehende Spezialsprache haben, die das Ganze so hermetisch nach außen abdichtet. Grouper, Holder, Junior-Fall. Du verstehst eben kein Wort, wenn die sich da mit ihren beknackten Wörtern unterhalten. Mit Gefühlsengramm. Ja. So, aber hier war jetzt noch Affinitätsgesetz, das erinnert mich ja schon sehr an Rhonda Birne. Das Gesetz der Affinität könnte als Kohäsionsgesetz interpretiert werden. Affinität könnte als Liebe in ihren beiden Bedeutungen definiert werden. Der Entzug oder das Fehlen von Zuneigung wäre als eine Verletzung des Affinitätsgesetzes zu betrachten. Der Mensch muss zum Überleben eine Beziehung der Zuneigung haben, um überleben zu können. Ja, bla bla bla. So, was steht hier mit Homosexualität? Ja, whatever. Also nichts Grundlegendes über... Doch, wegen Homosexualität. Ugh. Wenn Sie keine vorgeburtlichen Engramme finden, dann bringen Sie den Patienten in die Gegenwart zurück, doch erinnern Sie ihn daran, die Augen geschlossen zu halten. Nun stellen Sie ein paar Fragen über die Familie, die Großeltern, die Frau bzw. den Mann. Fragen Sie nach früheren Ehemännern oder Ehefrauen, fragen Sie nach Kindern und fragen Sie ganz besonders nach Todesfällen. Sie suchen nach einem Engramm mit schmerzlicher Emotion, nach einem Augenblick des Verlustes, der sich entladen lässt. Wenn Sie eines entdecken und sei es nur der Tod eines Lieblingshundes, dann schicken Sie den Pre-Clear zu diesem Geschehnis und durchlaufen Sie es von dem ersten Augenblick an, als er davon erfuhr, bis zu einem Zeitpunkt ein paar Minuten später. Dann fangen Sie wieder am Anfang an. Reduzieren Sie den Augenblick wie ein Engramm. Ihr Ziel ist die Entladung der Emotion. Durchlaufen Sie es mehrere Male. Wenn Sie es nicht entladen können, dann machen Sie einen anderen Verlustmoment, ein Versagen, irgendetwas, das sich entladen lässt, ausfindig. Gehen Sie sehr ruhig vor, scheinbar voller Teilnahme. Scheinbar voller Teilnahme. Sehr schön. Hier ein kurzer grammatischer Hinweis. Dankeschön. Es gibt einen Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend, wird gerne und viel oft falsch gemacht. Scheinbar bedeutet, dass es nur zum Schein so ist. In Wirklichkeit aber nicht. Bei anscheinend erweckt es den Anschein, weil es so ist. Also das heißt, anscheinend zeigt nicht an, dass es nicht so ist, sondern dass es, weil es so ist, den Anschein auch erweckt. Ja. So. Also scheinbar voller Teilnahme. Wenn sich keinerlei Erfolg einstellt, beginnen Sie mit der Wiederholungstechnik. Lassen Sie den Patienten... Lassen Sie den Patienten keinen Augenblick etwas anderes fühlen, als dass Sie in aller Ruhe um sein Wohlbefinden bemüht sind, auch wenn seine Körperverrenkungen Sie beunruhigen. Versuchen Sie es mit solchen Redewendungen wie armer kleiner XY, wobei Sie seinen Kindernamen benutzen. Wozu soll das gut sein? Um dem zu suggerieren, dass man für ihn da ist. Ach so, armer kleiner Kindername. Armer kleiner, setze hier Kindername ein. Dann leiern Sie ihm alles Geld aus dem Kreuz, das er noch dabei hat. Nachdem der Pre-Clear dies mehrmals wiederholt hat, wobei der Auditor sagt, dass der Somatikstreifen, ein physischer Anzeigemechanismus, der mit der Zeit zu tun hat, auf Befehl wird er zu jedem beliebigen Punkt im Leben des Pre-Clears gehen, außer wenn das auf dem Fall lastende Entheter so massiv ist, dass der Somatikstreifen an einer Stelle festsitzt. Entheter, enturbuliertes, in einem turbulenten, aufgewühlten Gestörstand versetztes Theta, denken oder leben. Zu einem Geschehnis zurückkehren wird, das diese Redewendung enthält, dies dient dazu, das Hinabgesaugtwerden zu erleichtern, mag er sich in einem Geschehnis mit starker Spannung wiederfinden, das sich entladen lässt. Wenn sich noch immer nichts entlädt, bleiben Sie ruhig. All diese Arbeit wird in der nächsten, übernächsten oder überübernächsten Sitzung Früchte tragen. Suchen Sie weiter und beobachten Sie. Irgendwo gibt es eine emotionelle Ladung, die abfließen wird. Versuchen Sie andere Wortkombinationen, zum Beispiel solche, die man zu einem kranken oder unruhigen Kind sagen würde, und lassen Sie sie vom Pre-Clear wiederholen. Wenn Sie noch immer keinen Erfolg hatten, machen Sie einen anderen Test, ohne zu sagen, dass es ein Test ist, um zu sehen, ob der Pre-Clear die Gegenwart wirklich verlässt. Test. Lassen Sie ihn nicht versuchen, sich zu erinnern. Sie wollen, dass er zurückkehrt, und das ist ein anderer Vorgang, obwohl er für das Gehirn genauso natürlich ist. Sollte er in der Gegenwart festsitzen, dann beginnen Sie wieder mit der Wiederholungstechnik und versuchen es mit Bouncern. Raus mit dir und komm niemals wieder! Du kannst nie wieder zurückkehren und so weiter, die erklären würden, warum er sich noch immer in der Gegenwart befindet. Wenn er danach nicht zurückkehrt, dann probieren Sie Holder-Redewendungen. Ich sitze fest, beweg dich nicht und so weiter. Okay, das ist batshit fucking crazy. Da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Ich finde es sehr schön, dass das letzte Wort in diesem Buch Weidmanns Heil ist. Was? Was? Warum? Natürlich. Ah. Easy come, easy go, little high, little low. So viel zum Thema Weidmanns Heil. Oh Gott, du hast echt schwere Probleme. Guck mal, da liegen ganz viele tote Hasen. Oh Gott, mach das sofort weg! Mach das weg! Mach das weg! Da sind keine toten Hasen mehr. Ja, und die feiern dann, dass die Hasen getötet haben. Das die armen Hasen. Deswegen ja auch, die Jagd ist vorbei und Halali. Oh Gott. Aber blasen können die. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen anzüglich. Ich glaube, das war Absicht, oder? Man weiß es nicht. Er hat gerade seinen schelmischen Blick drauf. Die Zukunft der Therapie. Und jetzt macht er hier einen guten Trick, um... Die muss man anzapfen, entsprechend einem Implosionsstrich. Also der macht jetzt einen guten Kniff, mit dem er quasi umgeht, dass alles, was er da drin erzählt hat, muss man wissen. In 10 Jahren völlig noch überflüssiger wäre als ohnehin schon. In 20 oder 100 Jahren werden die in diesem Buch angebotenen therapeutischen Techniken veraltet erscheinen. Achtung, sollte dies nicht der Fall sein, hätte sich das Vertrauen des Autors in die Erfindungsgabe seiner Mitmenschen als nicht gerechtfertigt erwiesen. Ach so, alles Trottel. Mhm. Und das bleibt unser Geheimnis. Wenn wir das preisgeben, haben wir sofort alle Geheimdienste am Arsch. Wir haben hier etwas, das es zuvor, deswegen hat er es ja auch auf YouTube veröffentlicht. Ja. Wir haben hier etwas, das es zuvor nicht gab. Eine ausnahmslos funktionierende Wissenschaft vom menschlichen Geist, aber die Anwendungsmethoden werden unweigerlich verfeinert werden. Alle Wissenschaften beginnen mit der Entdeckung von grundlegenden Axiomen. Sie machen durch Entdeckung neuer Daten und dadurch, dass die Reichweite der Wissenschaft erweitert wird, Fortschritte. Fortwährend entstehen neue Werkzeuge und Techniken, die immer mehr verbessert werden. Die grundlegenden... Die grundlegenden Axiome, die anfänglichen Entdeckungen der Dianetik, sind so fest verankerte wissenschaftliche Wahrheiten, ja, dass sie sich nur wenig ändern werden. Ist klar. Die Daten, die mit der Hilfe dieser Axiome entdeckt wurden, sind schon sehr umfangreich und vermehren sich täglich. Die Techniken der Anwendung dieser Daten, soweit sie in diesem Band dargestellt sind, werden schon in recht kurzer Zeit modifiziert und verbessert sein. Der augenblickliche Wert liegt darin, dass diese Techniken funktionieren und gute, verlässliche wissenschaftliche Ergebnisse bringen. Bla, bla. Bla. Nach der endgültigen Formulierung der grundlegenden Axiome und Berechnungen war es noch nicht möglich, diese zu veröffentlichen, denn es gab niemanden, dem diese Forschungsergebnisse zur Ausarbeitung der Anwendung übergeben werden konnten. Die Arbeit musste daher bis zum Schluss durchgeführt werden, also nicht nur bis zum Experimentierstadium, sondern bis zur Entwicklung und Erprobung der Anwendungstechniken. Man könnte hier einen Vergleich aus dem Brückenbau heranziehen. Angenommen, es gibt 2 Ebenen, von denen die eine höher gelegen ist als die andere und zwischen denen sich eine Schlucht befindet. Ein Ingenieur sieht, dass das bisher ungenutzte höhere Plateau, das viel fruchtbarer und freundlicher ist, der Schauplatz einer neuen Kultur werden würde, wenn man die Schlucht überqueren könnte. Er stellt sich selbst die Aufgabe, eine Brücke zu bauen. Das ist er natürlich, der Brückenbauer. Er ist der Brückenbauer, der Pontifex. Er ist der Put a gun against his head. Also. The trigger, now he's dead. Wieso Pontifex? Weil er der Brückenbauer ist. Hörst du mir überhaupt nicht zu? Was kann er denn so? Eine Brücke bauen, darum geht's doch gerade. Und welche, was für eine Brücke so? Ha, wieso hörst du mir überhaupt nicht zu? Ich höre dir zu, aber. Du hast mir gerade nicht zugehört. Ja, ich hab ein Engramm. Das ist übrigens mein Kommentar zum Papst. Fucking fuck the motherfucker. Ja. Das ist der Pope-Song von Tim Minchin. Wer das gerne als Klingelton für sein Mobiltelefon haben möchte, was ich sehr gut verstehen könnte. So, liebe Hörigs, es tut mir leid, dass ich das jetzt nochmal vorlesen muss, aber Cornelius hat nicht aufgepasst. Nein, das reicht schon. Ich habe also alles verstanden. Es gibt eine Zivilisation, die lebt auf dem unteren Plateau. Ein Ingenieur sagt, oh, da oben ist alles viel besser. Ich müsste nur eine Brücke bauen, die da hochführt. Ja, und deswegen ist er der Papst. So, genau. Der Pontifex. Ja, also der Papst. Er stellt sich selbst die Aufgabe, eine Brücke zu bauen. Es war angenommen worden, dass es unmöglich sei, eine Brücke über die Schlucht zu schlagen, und da die Leute auf dem tiefer gelegenen Plateau die höher gelegene Ebene nicht sehen konnten, wurde die Existenz jener Ebene sogar verleugnet. Das ist natürlich nicht so toll. Dem Ingenieur gelingt es, das ist eine raffinierte Analogie. Dem Ingenieur gelingt es, durch die Entwicklung neuer Brückenbauprinzipien und die Entdeckung neuer Möglichkeiten seines Materials eine Brücke über die Schlucht zu bauen. Also da hätte ich ja gedacht, dass das dem Ingenieur gegebenenfalls auch zu schwer sein könnte. Wieso? Verstehst du nicht, ne? Mm-mm. Das ist eine Redensart. Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Ah. Gut. Dem Ingenieur gelingt es, durch die Entwicklung neuer Brückenbauprinzipien und die Entdeckung neuer Möglichkeiten seines Materials eine Brücke über die Schlucht zu bauen. Er überquert sie und inspiziert das neue Plateau sorgfältig. Andere überqueren seine Brücke und untersuchen das neue Terrain mit Entzücken. Immer mehr Leute überqueren die Brücke. Die Brücke ist stabil und kann, obwohl sie nicht breit ist, doch gefahrlos begangen werden. Sie wurde nicht für starken, schnellen Verkehr gebaut. Nicht alle Leute sollen so glücklich sein wie ich. Sie enthält jedoch die grundlegenden Prinzipien und Axiome, mit deren Hilfe die Schlucht immer wieder überspannt werden kann. Viele Menschen beginnen, sich der Schlucht zu nähern. Und schauen nach oben. Welche Meinung hätten Sie von der Gesellschaft auf dem unteren Plateau, wenn sie nur jammerte und weinte und stritte und überhaupt nicht mit Hand anlegte, die Brücke zu erweitern oder neue Brücken zu bauen? In diesem Handbuch haben wir die grundlegenden Axiome und eine wirksame Therapie. Fassen Sie in Gottes Namen an und bauen Sie eine bessere Brücke! Ja. Das war nicht in Ordnung. Verstauen Sie was? Das war nicht in Ordnung, dieses Buch. Alter. Aber nein, immerhin. Ich habe jetzt richtig Kopfweh. Ja, ich meine, wir hatten ja jetzt schon mehrfach dieses Gesülze, was in dem Fall noch durch diese. Was jetzt hier noch durch diesen Übersetzungen gelitten hat. Aber also man kann schon diese Ansätze von diesem Scientology-Müll erkennen. Und ich persönlich glaube, dass das die Erde ja ein Strafplanet ist. Ja, glaube ich. Und dass man dieses Buch zu lesen die schlimmste Strafe ist, die man einem von denen da antun kann. Die haben doch irgendeinen Namen, irgendein Reboot-Camp oder so, wo die bösen Scientologen neu aufgezogen werden. Das ist genau wie der Mein Kampf. Böse das ist, der Hubbard ist im Prinzip der Hitler von denen und der hat das da geschrieben. Was jeder im Schrank stehen hat von den Zeitungen, aber keiner gelesen hat. So wie damals im Dritten Reich. Da hatte jeder Mein Krampf und keine Sau hat's gelesen, weil das unlesbare Scheiße war. Ja, ich meine, das hier ist ja jetzt wirklich Instruktion für den Auditoren. Ja, das ist genau das Gleiche. Man hätte in Mein Krampf auch schon alles lesen können, was Hitler vorhatte. Ja. Da ist es dasselbe. Ja, aber ich meine, hier steht ja zum Beispiel jetzt nichts über Xenu drin. Nee, klar, der musste ja auch ein bisschen mehr dann irgendwie schreiben. Aha. Ich liebe dieses Inhaltsverzeichnis hinten. Da gibt es Scham, Schicksal, Schilddrüsenhormon, Schizophrenie, Schlaf, Schlaganfall, Schleimbeutelentzündung, ja. Schmerz, Schwachsinn, so. Schwangerschaft, schwarzer Panther. Ja, danke. Dann kommen wir noch zum Fundstück, denn es ist jetzt schon wieder ganz schön spät. Unter dem Kapitel Strichnin gibt es auch. Das Internet ist scheiße. Ich habe nämlich meinen ersten eigenen Hater. Vielleicht solltest du den Ursprungsartikel dazu machen. Genau, also das verlinken wir nachher noch unter dem Artikel. Es geht um einen Artikel, den ich geschrieben habe in meinem kleinen Blog. Der heißt Spaß am Hass. Da geht es darum, um die Frage, ob man, wenn man jemanden nicht mag und sich sozusagen an dem abarbeitet, an der Tatsache, dass man den nicht mag, so viel Gefallen findet und daran den zu bashen und niederzumachen, dass man unempfänglich wird für dessen Argumente, seien sie noch so berechtigt. Ich habe festgestellt, dass es die Gefahr gibt, einige Leute der auch unterliegen und ich, wenn ich das an mir selber beobachte, das versuche abzustellen. Oh Gott, ich habe hier gerade noch so was Geiles gefunden, das sollen wir das einfach fotografieren und online stellen? Ja, dann? Können wir machen. Und daraufhin hat ein Esoterik-Spinner namens Frank Albrecht ein Video gemacht. Das heißt, Hater nutzen Biokinese, auch wenn sie Skeptiker sind. Ich spiele mal den Anfang vor davon. Dieses Video ist nur für Personen mit einer Lebenserfahrung von Ü30 geeignet. Mach's mal lauter. Spaß am Hass von einem Cornelius Kurz oder so, der ist wohl Biologe in Köln oder studiert da zumindest. Ja. Hat sich nur gerade habilitiert, aber gut. Über den Spaß am Hass gegenüber Esoterikern. So, es geht mir gar nicht um das Video, das verlinken wir, das kann sich dann jeder angucken. Er beweist in diesem Video, dass also Hater, ich meine, dass ich in dem Artikel davon Abstand nehme, ist ja egal, aber dass so die Hater angeblich Biokinese benutzen, um das, was sie durch ihr Gehate bei den gehateten Esoterikern auslösen, zu als Kraft irgendwie zu, also irgendein dummes Esoterik-Geschwurbel-Krempel, sein Fetisch ist also Biokinese. Aber es geht eigentlich viel mehr darum, dass der Typ eine extrem coole Bezeichnung hat. Oh Gott, ist der gruselig. Das Geile ist, der hat auf Amazon eine eigene Autorseite von Frank Albrecht, wo der mit einem sehr schmeichelhaften Foto drauf ist, wo der aussieht so wie so ein Dreijähriger, der gerade mit Anlauf ins Bett gekackt hat und hinten so etwas neben seinem rechten Ohr ist so ein Grill, der komplett mit Fleisch gefüllt ist und so qualmend da so steht. Also der hat irgendwie so ein Foto von sich auf dem Balkon gemacht, wo er gerade eine Riesenportion Fleisch grillt und mit einem etwas zahnlückigen Grinsen voller Selbstzufriedenheit sich da abgelichtet hat. Neben seinem Buch, das da heißt Das unsichtbare Einhorn. Ja, ganz kurz zu Frank Albrecht, der ist Zerspanungsfacharbeiter, was sie natürlich prädestiniert für spirituelle Abhandlungen. Ja. Und er ist Doorman, Türsteher wäre natürlich zu profan, nein, er ist Doorman und er ist Karate-Trainer. Und er betreibt seit, Achtung, Obacht, 96 empirische Forschung im medizinisch-parapsychologischen Grenzbereich von Psychoneuroimmunologie, darunter tun wir es nicht, Dermatologie, Biokinese und Psychokinese nach den geistigen Ursachen von Juckreiz. In Klammern, geistigen Ursachen von Pruritus sine materia, also Juckreiz ohne materielle Ursache, Schmerz, Depression und Krankheit. Also im Grunde ist der gute alte Zerspanungsfred unbezahlter und unausgebildeter Wissenschaftler in Grenzbereichen von Psychoneuroimmunologie und kennt sich mit Jucken aus. Ja. Ich persönlich würde da ja eine Dusche mit einem entsprechenden Detergens empfehlen, aber vielleicht bin das nur ich. Er ist jedenfalls der Autor mehrerer Ratgeberbücher und Android-Apps zum Thema. Die Entstehung und Erzeugung von Schmerz und Krankheit durch Gedanken anderer Menschen. Ah. Der gute Mann hat auch einen YouTube-Kanal, auf dem eben jenes Video... Da hat er übrigens einen schönen Text dazu geschrieben in der Beschreibung. Hast du den gelesen? Ja, erschienen ist. Das kann sich dann ja jeder selber durchgehen. Es geht, wie gesagt, nicht um das Video, sondern es geht um einfach diesen geilen Typen, der in so einer krassen Selbstüberschätzung aber kolossal an seinen eigenen Ansprüchen scheitert, denn er hat diesen super coolen Kanal, der heißt Avita erklärt Lebensenergie, der sieht absolut professionell gemacht aus. Mit Comic Sans und Paint. Ein Kind ist geboren. Eine lichtvolle Seele ist in unserer dunklen Welt. Aber gerade durch sein kraftvolles Licht wird sie immer wieder zur Zielscheibe des Bösen. Geschwister beneiden, Mitschüler lästern, vergewaltigen, Frauen hetzen und Unfälle geschehen. Pass auf. Wenn sie älter wird, erlischt die Farbe im Leben, dann das Licht der Seele. Oh, wow. Aber sorge dich nicht, du brauchst dich nicht zu fürchten. Achtung, Achtung. In dieser Welt gibt es Meister, die dir helfen, dein Licht kraftvoll erstrahlen zu lassen. Es sind Heiler, die hinter die Realität blicken können. Geil. Achtung. Dies ist ein Video von Avita. Er erklärt dir, wie Lebensenergie fließt und wie du sie zu deinem Vorteil benutzen kannst. Oh Gott, das ist natürlich er, der dann so einen Hall über seine Stimme gelegt hat. Unglaublich schlecht. Wow. Und die Kanalinfo, gucken wir uns mal kurz an. 12 Abonnenten und den Kanal gibt es seit über einem Jahr. Also das kann man doch mal als erfolgreich bezeichnen. Falls jemand geschäftliche Anfragen stellen möchte, kann man sich hier die E-Mail-Adresse anzeigen lassen. Hast du das Video von gerade auch, den Link? Ja, das wird alles, das verlinken wir alles. Es geht, wie gesagt, es geht nicht um das Video, das kann man sich angucken. Es geht nur um diesen Typ, der ja offensichtlich auch irgendein Produkt hat oder so. Also sein Nom de Plume ist Avita und er erklärt Lebensenergie, so heißt ja auch der Kanal. Da gibt es einen ganzen Haufen voll verspackter Videos, sowas wie »So helfen Bilder gegen Schmerzen« oder Beziehung zweiten Ranges, soll ich die eingehen? Oder von braun zu blau oder grün Augenfarbe ändern mit Avita? Oder Mädchengruppen ansprechen, ich habe Angst davor. Ja, oder ich mag nur Männer, die mich ablehnen, was kann ich tun? Und gute Freunde machen depressiv. Männer, Migräneradar abschaffen. Paranormalforscher, wie wird man das? Man klickt sich durch ungefähr 300 YouTube-Videos. Und was schöne Frauen tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und natürlich das beste Video von allen. Esoteriker verarschen, böse Falle. Hast du das schon gesehen? Ja. Geht's da auch um dich? Nein, da geht's nicht. Da geht's einfach darum, dass das natürlich nicht so gut ist. Denn, und da komme ich jetzt zu dem Produkt, das man auch auf der, das man auch bei Amazon findet, nämlich Das mächtige unsichtbare Einhorn. Dabei handelt es sich um ein Buch, ein Arbeitsbuch zur Mobbing-Abwehr. Ah. Und pass auf, das ist richtig gefährlich, denn das Arbeitsbuch zur aggressiven Biokinese, also um das als Angriff zu benutzen, nämlich perfekte Mobbing-Abwehr, nicht zurückverfolgbar von zu Hause aus. Das heißt, man soll hier 30 Euro ausgeben, um sich dieses Kackbuch zu kaufen. Und hier steht als Klappentext, als Mobbingopfer kann man sich oft nicht wehren. Auch sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz oder brutale Ehemänner sind für Betroffene schwer abzuwehren. Die Täter haben immer mehr Macht. Ist es da gut, eine Methode zu kennen, mit der man sich von zu Hause aus wehren kann? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja total blöd, wenn man so eine Methode kennt. Ist es gut, wenn sie nicht zurückverfolgbar ist? Das unsichtbare Einhorn ist die perfekte Abwehrmethode gegen unliebsame Mitmenschen. Statt zur Polizei zu gehen oder sich an eine staatliche Hilfsstelle zu wenden, ist es besser, so einem Scharlatan 30 Euro zu überweisen, sich auf das Sofa zu setzen und etwas komplett Wirkungsloses zu machen und sich weiter verprügeln zu lassen. Ja, oder beim Kacken da zu sitzen, zu schwitzen und die Zähne ineinander zu keilen und sich zu denken, so, jetzt mache ich den Typen fertig. Ja, also das ist alles, was unser guter alter Zerspannungsfacharbeiter hier hervorgebracht hat. Wir wollen hier ja jetzt kein, wie sagt man? Dünkel? Genau, schüren. Nee, der Dünkel liegt darin, dass ein Zerspannungsfacharbeiter statt Sachen zu zerspannen, was er bestimmt ganz toll kann, sich hier als mit irgendwelchen schwachsinnigen, esoterischen Mumpitz-Sachen abgibt, und behauptet, er würde im medizinisch-parapsychologischen Grenzbereich von Psychoneuroimmunologie forschen. Empirisch forschen. Natürlich empirisch forschen. Das heißt, als ich gestern kacken war, ist mir was eingefallen. Oder das ist empirische Forschung in der Psychoneuroimmunologie. Als ich an meinen permanenten Juckreiz in der Kimme gedacht habe, hat das irgendwann aufgehört. Ja. Ja. Und schon haben wir empirisch geforscht. Das habe ich zweimal hintereinander gemacht und jedes Mal hat es aufgehört. Also, wir verlinken die Autorseite auf Amazon und das Video, das wir gemacht haben. Das sollten wir nicht verlinken, die Autorseite. Weil der dadurch zu viel Klicks bekommt. Ja gut, dann eben nur den Videokanal. Ja. Also nur das Video, da kann sich dann jeder selber weiterklicken, wer das dringend braucht. Aber das hat mich doch sehr, sehr gefreut, dass der Typ, der meinen Blogartikel weder verstanden noch wahrscheinlich richtig gelesen hat, gleichzeitig so ein richtig krasser Esoterik-Vollhonk ist. Ja. Ich meine, er bräuchte ja jetzt nur, nachdem ich dieses hier über ihn gesagt habe, sich hinsetzen und mir mal so eine richtig ungefilterte Ladung Biokinese vor den Brägen zu wemsen, dass mir also Hören und Sehen vergeht. Also falls ich bei der nächsten Lesestunde-Folge nicht mehr da bin, wissen wir, dass man sich mit dem so einem Zerspannungs-Psycho-Neuro-Immunologen-Juckreizfred besser nicht anlegen sollte. Eins seiner Videos heißt übrigens Sex mit einem Inkubus. Ich habe Angst. Ja, das ist ja ein alltägliches Problem. Ja. So, das war's. What a ride. Das war wirklich schlimm. Ja, das ist wie diese, also das gehört ja quasi zu dem Standardkanon, den man mal lesen muss, genauso wie Steiner oder von der Birne. Und das sind auch die Sachen, die am wenigsten Spaß machen, so, also die am wenigsten lustig sind währenddessen. Die sind bestimmt auch anstrengend zum Anhören. Bevor wir zum, in diesem Fall, Metal am Schluss kommen. Kein Death Metal heute? Ja, auf Wunsch vom Dackel. Haben wir noch einen Namenswunsch umzusetzen, nämlich vom Twitter-User @tweetdesolace. Oder Desolace. Der Desolace heißt. Ich würde vorschlagen, als so launiger... gerade vorhin? Oder als... was? Ja, schon wieder so ein Ding mit Kreuzreim oder so ein... Nee, ich würde vorschlagen, wir machen einen Limerick. Das ist ein guter Anfang. Ich fange an. Also der Limerick über Desolace. Es war einst ein Kerl, Desolace, er aß gerne Gambas und Krake. Er wurde davon fett und das war nicht nett. Doch las er gern Lyrik von Blake. Ja, ich dachte, dass du dann sagst, doch trank er dazu gerne Sake. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ja. Also wir wissen nichts über die Figur von diesem Menschen und eigentlich war das auch nicht gut von mir, das zu sagen. Das stimmt. Also, sollen wir noch einen anderen machen? Nein. Okay. Sorry, warte, ich mache ein Spontangedicht für dich, pass auf. Ja, danke. So, das kannst du dann als Anhang in den Blogpost packen. Es wird für den Dackel vom Album Loraya der Band Siebenbürgen das Lied Om Hösten Död geben. Wurde das gewünscht oder hast du das ausgesucht? Nö, er hat sich die Platte ausgesucht von der Band und ich suche das Lied aus. Ah. Gut. Ja, das war's. Ich bin fertig. Ich auch, aber wir laden das jetzt trotzdem noch hoch. Und kann jetzt endlich meinen Urlaub genießen. Yay! Und noch einen charmanten Nachmittag. Sehr angestrengt. Ich auch. Was verraten wir denn heute? Zum Beispiel, wo es für uns am Montag hingeht. Na, wie wird das? Nein. Nein? Nein. Aber wir können sagen, was für ein Anlass das ist. Ja. Wir fahren in die Flitterwochen. Ja, ich habe mich offensichtlich in einem mir nicht erinnerlichen Drogenrausch dazu hinreißen lassen, zu heiraten. Mich. Und jetzt muss ich das ausbaden. In einem wunderschönen Urlaub. Auf jeden Fall in einem Ozean. Ja. Wo soll man auch sonst baden? Das stimmt. Weil der Mann so auf die Privatsphäre bedacht ist und nicht möchte, dass uns unsere 3 Millionen Fans einfach hinterherreisen. Also das ist auch einfach anstrengend, wenn man keinen Schritt mehr gehen kann, ohne ständig mit Schlüpfern beworfen zu werden und Autogramme geben zu müssen. Genau. Auf die Schlüpfer oder auch auf die... Ja, auf nackte Brüste mache ich ja persönlich am liebsten. Ja. Lass uns nicht mehr darüber sprechen. Wieso? Ja, ich möchte nicht, dass du allzu viele andere nackte Brüste signierst. Ich bin ja auch eine Person des öffentlichen Lebens. Also ja, ich muss ja die Fans auch ein bisschen bei der Stange halten. Ja, ich finde, das ist sogar deine soziale Verantwortung. Ja. Doch nun zu etwas völlig anderem. Black Metal!